Und wir sind live. So, guten Abend, Damen, Herren und alles, das dazwischen liegt. Heute sind die Weltraumaffen wieder da und wir werden über Meinungsfreiheit, Social Justice und sonstige Metastasen reden. So, hier haben wir schon mal eigentlich Caps Lock. Morgen. Dann Weltraumaffen, ein Gruppenaccount. Das ist Abel. Das ist Abel, genau, ja. Gruppenaccount halt, ja. Abel, dann Marsaffe. Hallo. Und Solanum. Hallo. Und ja, ich bin halt auch noch dabei, so einfach als Quotenrusse. Juhu. Jo. Ja, da muss man immer den Chris einblenden und sind wir schon fast. Was? Das war ein Maskulinistentreffen in Berlin und niemand hat mir Bescheid gesagt? Ja, das haben wir gar nicht gemerkt. Ja, diverse Leute wie der Stapel hat den ja schon auseinandergenommen, diesen Kram hier von dem Jochen König. Der war auch bei der Premiere von Red Pill und hat das jetzt hier so ein bisschen versucht, alles zu relativieren, was da so passiert ist. Und ja, zum Beispiel die feministische Filmemacherin Jay, die das gemacht hat. Das ist so geil, wie dieser Frau einfach ihre Gesinnung aberkannt wird. So. Das ja, ist, wäre es eine christliche Filmemacherin und alle würden das in Frage stellen, dass sie eine Christin ist. Was, ja gut, sie nennt sich ja jetzt selbst nicht mehr Feministin. Musst du alles spoilern. Ja, das... ja, aber trotzdem, also es wird ihr ja vorgeworfen, sie sei schon praktisch mit dieser, mit der Absicht da reingegangen, halt einen antifeministischen Film zu machen. Das finde ich völlig. Das pathetisch überhöht zum Kampf Feminismus und Lügenpresse gegen Meinungsfreiheit. Mm. Auch sehr schön. Ja, ich weiß nicht, wird ihr das vorgeworfen? Ich glaube, ihr wird nur vorgeworfen, dass sie vom Glauben abgefallen ist und das reicht schon. Dem aktuellen Zeitgeist. Sehr schön. Meine Güte, ey. Ideologisiert, welche Ideologie? Ganz ehrlich. Ja, wahrscheinlich White Supremacist oder so. Ja, ne? Natürlich. Irgendwas in der Richtung wird schon stimmen. Den ganzen Film über habe ich nur Pepes in Stormtrooper-Anzügen gesehen. Ja, das war so auch richtig schön ideologisch. Also ich kann den Film empfehlen. Als sie Hitler zitiert hat, um die Männerrechte irgendwie zu begründen, das fand ich sehr schlüssig. Ja. Die Sache ist, Hitler ist halt sehr überzeugend. Ja. Muss man ja auch sagen. Nein, ja, es ist halt auch irgendwo einfach... Kniend am Rand eines Sofas neben dem breitbeinigen Männerrechtler. Oh, wie furchtbar. Leute, die sich so hinsetzen, wie es für sie angenehm ist. Seufzt und bekommt kaum eine Nachfrage heraus. Man könnte das auch so sehen, dass sie die Leute hat reden lassen. Ja. Das ist oftmals vielleicht auch das Bessere, wenn man dokumentieren will und nicht irgendwie eine Meinung verbreiten. Ja, vor allem, wenn hätte man dann noch fragen müssen, warum er Frauen hasst oder was in seinem Leben schiefgelaufen ist oder irgend sowas. Ich meine, du hast doch auch, wenn du eine Dokumentation machst, du hast ja dann bestimmt so irgendwie eine Stunde, mindestens eine halbe, aber in der Regel so eine Stunde, die du mit den Leuten redest und dann kommt in den Dokumentarfilm so vielleicht 2 Minuten von dem, was die Person sagt. Also dann sozusagen auf das Gespräch Rückschlüsse zu ziehen, ist dann schon schwer, weil man das Gespräch selber nicht veröffentlicht hat, sondern nur die Ausschnitte von dem Gespräch. Also so, das kommt ist schon jedoch auch nicht auf die Idee, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Was zum Teufel soll das bedeuten? Ich nehme das mal schwer an, dass sie die Zahlen, die ihr gesagt wurden, kontrolliert hat. Das hat sie dann am Ende, als sie dokumentiert, ja, dass sie das getan hat. Ja, fragt sich, was die hier unter diesem Wort inhaltlich verstehen. Ja, keine Ahnung, die verstehen darüber genau das Gleiche, was sie unter ideologisiert verstehen. Ja. Also so, wenn jetzt die Feministinnen sich wirklich drum scheren würden, dann würden sie versuchen, auf den Inhalt des Filmes einzugehen und das sozusagen zu bashen. Also der direkte Inhalt und das darzulegen und ihre eigenen Theorien und Lösungsvorschläge an den Mann zu bringen, wortwörtlich. Das wäre dann sozusagen der tatsächliche Dialog oder das mit der Gleichberechtigung tatsächlich ernst nehmen. Aber einfach nur zu sagen, boah, guck mal, das sind alles Superrechte und Supernationalisten und böse Menschen und hauptsächlich irgendwelche Buzzwords rumschmeißen. Wenn jemand über Selbstmord redet, was hat das mit irgendwie politisch einem Kram zu tun. Also so. Ja. Nur leider gefällt vielen Männerrechtsaktivisten die feministische Analyse eher weniger. Ja, das ist halt so, so, keine Ahnung, soll das ironisch sein? Billige Polemik würde ich das nennen. Polemik. Ja. Ja, das ist jetzt der letzte Absatz, der haut es nochmal richtig raus für mich. Low-Energy-Kritik, wie man sieht. Dann nicht, wenn ich verächtlich etwas über Männertränen schreibe, dann nicht, weil ich reale Probleme mit lächerlich machen möchte. Hä? Ja, wie die das, ganz ehrlich, der Film zum Beispiel, so ein Informationsding, ist ein ziemlich guter Schritt, um solche Probleme zu thematisieren und sie dann letztendlich zu lösen. Ja, oder dann, auch halt einfach nur ins Gespräch zu bringen, ja, und damit dann diese inhaltliche Kritik bei jedem Einzelnen stattfinden kann. Ja, und vor allem hier haben wir ja auch schon wieder den Widerspruch, jetzt ist es nämlich plötzlich ein Kampf gegen Feminismus und Frauen, Homosexualität und Transrechte. Ja, Transrechte wurden in dem ganzen Film nicht ein verdammtes Mal besprochen, glaube ich. Ja, Homosexualität auch nicht. Ich glaube. Ja, aber du weißt doch, dass diese weißen Männer immer gleich gegen alles sind. Ja, und gegen Frauen, keine Ahnung, es gibt halt Rechtskonflikte teilweise zwischen Männern und Frauen. Da wurde das thematisiert, aber. Und ich meine, mit Selbstmord heißt es doch auch immer so, die Männer, die sind halt, denen ist schwieriger zu helfen, deswegen ist die Rate dort höher. Also, das ist so die feministische Ansicht auch, weil toxische Maskulinität und die wollen sie ja nicht ändern. Ja, das heißt, klar. Ich bringe mich um und ich bin dran schuld. Daran, dass mir die Gesellschaft oder die Ärzte nicht richtig helfen können. Das ist alles nur mein Problem. Ja, ja, klar. Okay, also das ist ja von der Gleichberechtigungsperspektive nicht so. Ich weiß nicht. Also. Das ist dann schon so Victim Blaming, oder? Ja. Ein Stück weit theoretisch. Nee, wenn natürlich. Das Netz weiter lügt, ist mit Freiheit Schluss! Kakao da! Ja, aber ganz ehrlich, den Absatz, ey, also ich möchte jetzt wirklich nichts aus dem Film spoilern, aber es ist, als hätte er den Film gar nicht gesehen oder wollte halt den Film absolut bestätigen, der letzte Absatz aus dem Artikel vom König. Es ist echt beeindruckend. Ja, Brunnenvergiftung halt, ne? So nach dem Motto, das braucht ihr euch gar nicht ansehen, das ist eh alles falsch. Ja, klar. Die englische Art von Brunnenvergiftung, die deutsche rhetorische Art von Brunnenvergiftung ist ein bisschen rassisch belegt. Ja, das stimmt. dieses Ding ist mein typischer Volker Kauder. Er ist schon so ein kleiner SJW eigentlich. Verpackt als Konservativer. Und man muss hier sich um den Hass jetzt kümmern. Und das muss alles. Also diese ganzen Initiativen jetzt mit, wir müssen Fake News und Hass im Netz, das müssen wir begegnen. Das ist die Deutungshoheit, das Machtmonopol, was die Medien langsam verlieren. Das will man natürlich nicht einfach nur dem Pöbel überlassen, sondern man will ja, dass man Machtzentren hat, die dann auch einfacher korrumpierbar sind. Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass dann Facebook eine Redaktion bekommt, damit, wenn man dann einen Artikel weiter schickt, wo man sagen kann, das stimmt jetzt nicht hundertprozentig, oder das mag sogar eine dreiste Lüge sein, dass man das direkt rausnehmen kann aus dem Netz. Aber das bezieht sich natürlich nie auf ARD und ZDF oder heute.de oder heute plus, wenn die einen Fehler machen, ne? Oder auf kuwaitische Babys, die aus den Brutkästen entrissen werden, oder auf die Massenvernichtungswaffen, die im Irak sind. Also weißt du, also Lügen dürfen ja nur dann sozusagen die etablierten Machteliten, die dürfen dann aktiv sich am Ringelpiez mit anfassen beteiligen. Wenn dann irgendwie die Bürger irgendwie selber eine Meinung haben wollen, dann muss man gleich mal Lutz Bachmann vorkramen und sagen, schaut mal, wenn wir nicht aufhören, freie soziale Medien zu haben, dann haben wir hier den Faschismus in 12 Monaten und deswegen müssen wir jetzt erstmal alles zensieren, weil cause reasons, keine Ahnung. Das wird dann hier dann wieder nachdem es hier gerade eben irgendwie darum ging, dass er irgendwie böse Zuschriften kriegt, ist jetzt hier gleich wieder der Holocaust dran irgendwie. Und diesem Satz kann ich auch überhaupt nicht zustimmen. Wenn der Holocaust geleugnet wird, wird es doch nicht dadurch aus der Welt geschafft, dass eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern widerspricht. Warum denn eigentlich nicht? Es ist doch eigentlich egal, wenn das nur eine Minderheit der Leute ist. Nur dadurch wird es aus der Welt geschafft. Wenn man es verbietet, darüber zu reden, dann wird der hinter geschlossener Tür immer noch geleugnet. Aber wenn man es erlaubt und er auf offener Straße geleugnet wird und jeder, der zuhört, der sich nicht ganz sicher ist, jemanden hört, der das vollkommen widerlegt, dann ist es aus der Welt geschafft. Ja, und wenn eine Vielzahl da widerspricht, dann ist es auch konsequenzlos. Die Idee dahinter ist auch noch, da ist auch noch ein Effekt dahinter, nämlich der, dass wenn man es detabuisiert, dann ist es irgendwie schon echt so dämonisiert, was mit dem Holocaust passiert ist. Es ist passiert, okay? Es ist passiert, es ist egal, wer sagt. Der Wahrheit ist vollkommen egal, wer sie ausspricht. Ja? Und es ist passiert, es ist nachweisbar, es ist belegbar und all das. Und von daher kann man aufhören, das jetzt zu tabuisieren. Das ist genauso, wie wenn man explizit verbieten würde, zu sagen, dass 2 plus 2 5 ist. Ja, oder ja, alles andere. Ich meine, das Lustige wäre damit. Immer war mal Völkermord und jetzt geht es hier wieder um die Beleidigung einer Person. Das ist der nächste Absatz. Und das ist halt, also das finde ich schon irgendwie fragwürdig, ob jetzt sozusagen die Beleidigung. Also weißt du, du tust einmal den Holocaust aufzählen und danach kommst du mit Beleidigungen, mit Einschränkungen von Meinungsfreiheit, was ich schon ziemlich geschmacklos finde. Also ja. Das irgendwie, da hält dann der Holocaust für die Rechtfertigung von einem politischen Ziel her oder was? Also so kommt mir das vor. Also, die Idee ist ja auch, dass du einfach etwas so Großes nimmst, was von Menschen verursacht wurde, dass du sagst, nie wieder und demnach dann argumentierst, dass das ja überhaupt niemals dazu führen wird, dass es wieder irgendjemanden so Holocaust-mäßig ergehen wird im Land. So. Ja, also es stört mich halt auch, wie beklemmt die Unterhaltungen teilweise sind. Ich hatte das, bevor wir uns in Berlin getroffen haben, an dem Wochenende war ich einen Freund in Kiel besuchen, auf einer Feier. Und es war halt schon relativ spät und so weiter. Und da waren irgendwie fünf Unterhaltungen so in einem Raum am Laufen. Und ich habe ihm halt von Gazat erzählt und habe so, ja, das ist hier ein kanadischer Evolutionswissenschaftler, der ist ein arabischer Libyer und Jude. Um halt einzuleiten in diese interessanten Identitätskonflikte und so weiter, die halt mit Gazat herkommen. Mhm. Sobald das Wort Jude ausgesprochen war, war da still in dem Raum. Oh Gott. Es ist so wahnsinnig, ey. Gott, wie peinlich, ey. Alle drehen sich zu einem Mund. Ja, der Typ ist Jude. Jetzt lass mich mal weiterreden. Er hat Jude gesagt. Währenddessen habe ich hier mit meinem Nachbarn wir reden hier auch so die ganze Zeit, so, wir machen uns lustig über Juden mitten auf der Straße. So. Das ist einfach so ein Kontrast. Ne? Warum sind die Leute so verklemmt? Ich meine, was hat man davon? Vor allem, wenn man Gazat kennt, der immer seine Witze macht mit The Evil Jews. Ja. Nein, Žižek ist ja auch da von der Partie, dass man über absurden Humor eben sozusagen, wenn er neuen Leuten begegnet, sagt er ihnen nicht so, wie heißen sie und wie geht es ihnen, sondern erzähl mir mal einen dreckigen Witz über deine Kultur, über dich selbst, so über deine Identitäten quasi. Ja. Das bringt Leute näher zusammen. Oh Mann. Aber ernsthaft, das stört mich echt im deutschen Kulturbereich, dass der Umgang mit dem ganzen Thema so extrem verklemmt ist. Ich würde sogar behaupten, dass wenn jetzt die Hate Speech Laws in Deutschland, also die Volksverhetzung, wenn Holocaust-Leugnung, wenn das fallen würde als Gesetz, das würde sich auf YouTube so ein ähnliches Genre wie Anti-SJW-Kram würde sich gegen diese Holocaust-Leugner bilden, wo die Leute das einfach nur genießen, argumentativ Volltrottel auseinanderzunehmen, die, das wäre voll geil. Die einfach ein historisch so stark belegtes Ereignis nicht wahrhaben wollen und du die dann einfach nur argumentativ zusammenstauchen kannst. Also das wäre so eine richtige kleine Industrie, wo man dann sehen kann, na, das stimmt halt auch alles nicht. Und ja, man kann es belegen, dass es da ist. Und ich finde dieses Verbot, das tut es so mythologisieren. Das tut dann so am Ende, weißt du, Hitler wollte definieren, was es ausmacht, Deutsch zu sein. Und am Ende ist dann sozusagen der Erinnerungskult die Definition von Deutsch sein. Also die Verbrechen davon, dann hätte ja Hitler theoretisch sein Ziel erreicht, sozusagen das Deutschsein zu definieren. Und das, keine Ahnung, das ist... Das finde ich hier auf jeden Fall noch besonders schön, wo er denn hier schreibt, sollen die Behörden künftig auch mit großen Restaurantketten darüber verhandeln, ob diese bitte schön bereit wären, das Lebensmittelrecht einzuhalten? Das meint er hier im Zusammenhang mit Facebook und YouTube und so weiter, die ja nicht genug löschen. Finde ich auch geil. Also das ist eigentlich eher zu vergleichen mit die Restaurants müssen, keine Ahnung, Fleisch entfernen aus ihrer Karte oder so, was da teilweise so kommt an Kram, wo jetzt schon rechtlich zulässige Äußerungen dagegen vorgegangen werden soll durch Facebook und YouTube und so, wie wir ja schon mehrfach gehört haben mit Antifeminismus und so ein Zeug. Ja, die nennt es jetzt Fake News. Ja, oder Fake News, ja. An Rechtsverschärfungen wird kein Weg vorbeigehen. Ja, das habt ihr jetzt davon, dass ihr eure Meinung gesagt habt. Ja, es ist immer das Gleiche. Jedes Mal, wenn ich diesen scheiß Namen Volker Kauer da irgendwo lese, weiß ich genau, jetzt kommt wieder was richtig Dummes, was wieder die Leute irgendwie drangsalieren soll. Mr. ja, hier, Charlie Hebdo, ja, war nicht fein, aber. Ich kann's nicht mehr ab. Zu viel Curry im Recht. Es ist zu scharf. Manche Leute kriegen das nicht hin. Da muss man Joghurt beistellen bei dir recht. Ja, Facebook und Kursen zur Hassplattform geworden. Das ist so lächerlich. Das ist, als wäre Facebook und Co. wär auf dem Niveau von Poll durchgehend. Dann würde ich sagen, es ist eine Hassplattform, wenn die Leute es dann da noch ernst meinen. Aber jetzt, ich gucke mir meinen eigenen Feed an, das meiste ist lustig oder Katzenbilder oder Werbung, aber doch Hass, echten Hass sehe ich relativ selten. Also ich habe heute erst echten Hass bei YouTube gesehen und zwar könnt ihr mal bei uns in die Kanalkommentare gucken, da hat uns so jemand von den Jusos was Feines geschrieben. Oh. Nämlich irgendwie mit, wie war dieser Spruch? Irgendwas mit, wir sollen sterben oder so. Das ist aber nicht nett von ihm. Nee. Man muss immer sagen, dass ihr bei euch da in den Videos auch immer einen Juden dabei habt. Das hat ihn jetzt getriggert, so PTSD-mäßig. Ja, hat eh keine Ahnung. Ja. Ernsthaft, ich finde das furchtbar. So Beleidigung habe ich nicht mehr gehört, seit ich in die 6. Klasse gegangen bin. Man kann euch nur den Tod wünschen, hat er uns geschrieben. Na gut, das ist aber sehr diplomatisch ausgedrückt. Traurig, einen Kanal mit über 1000 Subs zu finden, der Trump Clinton vorzieht. Ihr hasst alle die Flüchtlinge, doch ihr Nazis hättet weniger lange Flüchtlinge in eurem Nazidorf, wenn man einfach Obama und Clinton ihre Arbeit hätte machen lassen. Dann hätten ist das da ein alle, Strohmann, den ich da gerade merke? Ist das ein Strohmann? Dann hätten auch alle Flüchtlinge, wenn sie zurück wollen, zurück nach Syrien gekonnt, in Klammern, zwingen sollte man sie nicht, Ausrufungszeichen. Das ist doch wieder der gleiche Horst, der uns schon mal bearbeitet hat, oder? Nee, der andere Horst doch von der Grünen Jugend oder so. Okay. Nimm mir auch so, das ist so in der Sparte von ich bin so tolerant, ich hau dich zusammen, so tolerant bin ich. Aber ich finde das schön, dass er unsere großartige Wahrhaftigkeit anspricht. Ah, ein Kanal mit über 1000 Subscribern. Great success. Ich meine, ich als alter weißer Nationalist, der seine chinesische Ehefrau hat, die im Flüchtlingsheim geholfen hat am Anfang, also mittlerweile nicht mehr, weil sie halt auch schwanger ist. Also ich bin auf jeden Fall, ich bin absolut nur mit Hass angefüllt, von vorne bis hinten. Also das sieht man ja schon an meiner Glatze. Also das. Ihr seid halt alle wie Werwölfe, aber wer Nazis. So bei Vollmond geht's richtig ab hier. Es ist halt einfach nur lächerlich. Und auch mit Clinton und Obama ihre Arbeit machen lassen. Ja, verdeckte CIA-Operationen, um die Leute auszubilden, die einen Assad stürzen sollen. Das ist ja mittlerweile alles bekannt und nachlesbar. Und wird ja zum Teil auch nicht mehr von den offiziellen Medien geleugnet, weil es halt auch Regierungsdokumente sind. Weiß man ja alles. Also den Bürgerkrieg eskalieren zu lassen, das ist Clinton und Obama haben das zusammen gemacht. Ja, good job. Und die sollen wir ihre Arbeit machen lassen, eine fremde Regierung einfach zu stürzen, weil, warum? Weil die irgendwas nicht richtig machen hier in ihrem Land. Also, okay, die hatten keine Demokratie, ist ja auch nicht gut und so. Demokratie wäre ja schon besser, aber woher nimmt man sich denn die Rechtfertigung raus, in einem anderen Land Rebellen auszubilden, damit die Regierung gestürzt? Warum? Also, woher kommt das Recht? Also nee, die viel interessantere Frage ist, hätten wir mal Obama und Clinton einfach machen lassen? Wie haben wir denn irgendwas, wie mächtig sind wir? Ja. Habe ich das Memo nicht gekriegt, wo Christi rund mir geschrieben hat, ach übrigens, unsere Aktivitäten im Sinne Obama, die Suppe versalzen, sind erfolgreich gewesen. Toi, toi, toi. Ich meine, Leute, es sind auch so Regierungskritiker oder Leute, die auch gerne mal nicht einfach mit dem Strom schwimmen, wie wir zum Beispiel, die halt dafür verantwortlich sind. Ich meine, hätten wir die machen lassen, hätten wir es einfach ignoriert, dann würden wir ein leichteres Leben leben. Ich meine, kommt schon. Ja, auf jeden Fall im Sinne der Betroffenen. Also hier sind wenigstens nicht Opfer, sondern Betroffene. Da muss noch eine völlig unverständliche Gesetzeslücke geschlossen werden. Derzeit kann eine Person, die etwa in sozialen Medien beleidigt wird, von den Plattformbetreibern nicht die Herausgabe der Internetadresse des Urhebers der Aussage verlangen, um gegen diesen vorgehen zu können. Also wenn ich mir da alleine vorstelle, die Sachen, die hier unser Freund Kraut heute bei Twitter geschrieben hat mit irgendwelchen Islamisten, wenn die jetzt alle losrennen könnten und sagen könnten, wo das herkommt, das wäre noch schöner. Finde ich gut. Das wird auf jeden Fall gut enden. Ja. Weil dann macht nämlich niemand mehr nirgendwo seinen Mund auf und dann gibt es nur noch etablierte Medien, die Deutungshoheit haben dürfen. Und Zusammenhang darf man dann nicht mehr alleine herstellen. Man braucht dann entweder einen Politiker oder einen Medienvertreter dazu. Finde ich gut. Das die Lügen. Wir müssen die Lügen ausrotten. Die Lügen. Die Juden? Ja, das sind die Lügenmedien halt, ne? Lügenpresse. Und die Lügenmeinungsäußerungen und so. Meinungsfreiheit ist eigentlich auch noch ein gesellschaftliches Konstrukt. Lügen generell, gerade in der politischen Debatte, mit mir wird es keine Maut geben. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten und so weiter und so fort. Niemand hat die Absicht, Hartz IV zu errichten. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Anschuldigungen falsch sind. Wir schaffen das. Das wird echt schwierig, wenn man die politische Debatte von Lügen säubern will, dann... Dann muss man sich vor Politikern säubern. Ja, hoffentlich hat der Kauder nicht zu viele Leichen im Keller, sonst wird er Opfer seiner eigenen Forderung. Ja, also. Unglaublich schon wieder, aber das ist echt Standard bei dem Typen. Es geht einfach so schnell nach hinten los, dass sobald ein Gesetz erlassen wird, das sich nach dem respektvollen Umgang mit anderen Menschen richtet, man eigentlich eben den Gesetzesbeschließer, sozusagen die Leute, die diesen Gesetzesbeschluss haben wollten, eben mit diesem Gesetz auch anzeigen können und sagen, hier, das finde ich jetzt respektlos, dass ihr mir vorschreibt, dass ich auf Respekt zu achten habe. Ja. Der Wille ist da, sich neuen Gruppen zu öffnen und nicht mehr nur Party für weiße, schwule Männer zu machen. Trotzdem ist es noch viel, zu tun. Ja. Das ist mal wieder so ein Ding, wo ich nicht draufgeklickt habe, wo mir schon alleine dieser Teaser schon wieder reicht bei der Taz. Also das ist so, das fällt unter, also wir sind ja die Homophoben hier und so, ne, die alles instrumentalisieren wollen für ihren Zweck. Ne, und der queere Club-Schwutz in Berlin steht zunehmend in der Kritik von Minderheiten. Ja, genau. Das ist nämlich wieder hier so ein Ding wahrscheinlich mit Intersektionalität oder so, wo man jetzt irgendwie sagt, Schwule sind nicht divers genug und die müssen jetzt irgendwie, da muss es jetzt um alles Mögliche gehen, nur nicht um Homosexualität oder so. Verstehen die nicht, dass die Sache mit Minderheiten die ist, dass sie eben ein kleinerer prozentualer Bestandteil einer Gruppe sind? Und das ist die Definition im Grunde genommen von einer Minderheit, egal wovon man redet, es ist ja eine Menge. Ja. Und wenn man dann noch feiner in Minderheiten geht, dass die prozentuale Anzahl immer geringer und geringer werden muss. Ja, da braucht man gar nicht, ich weiß auch gar nicht, worauf du jetzt hinaus willst, aber alleine schon dieses nicht mehr nur Party für weiße, schwule Männer zu machen. Das ist ein Schwulenclub. Also dieses Weiße, das ist sowieso wahrscheinlich schon wieder hirnrissig, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwie sagen, hier darf keiner rein irgendwie, der nicht weiß ist oder so. Doch, also, die haben sich ein Schild an der Tür. Black. Ja, also beim besten Willen nicht. Das ist schon wieder halt so ein... Vor allem in Berlin, auch total abwegig, dass da sicherlich irgendwie aus aller Herren Länder schwule sind. Also kritische Queer Theory irgendwie, jetzt müssen wir mal auch mal diese anderen heterogenen Homosexualitäten da irgendwie mal hinterfragen oder so, weil heute Freitag ist. Und aber widerspricht es nicht jetzt auch dem Safe Space? Also eigentlich war ich jetzt davon ausgegangen, dass so Sachen wie Schwulen, Kneipen etc. so Safe Spaces sind. Wenn die jetzt öffnen müssen, dann sind es doch keine Safe Spaces. Ach. Ich war mal in einem schwulen Club drin, so als cis-het weißer Mann, ja. So, exactly. Und es war eigentlich genau wie in jedem anderen Club auch. Ich finde, dass die Schwulen härter feiern. Die geben gerne Getränke aus und die besaufen sich auch mehr. Also ich finde, die machen härter Party. Das war mein Eindruck, keine Ahnung. Ja. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Hübscheste. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwas mit Anwandlungen zu tun hatte, sondern einfach nur die feiern einfach gerne. Also das hatte ich. Ich war mal in San Francisco, also das war jetzt nicht speziell ein schwulen Club, aber es gab da halt einen ganzen Bereich irgendwie. Und also da war eine Ausgelassenheit in diesem Laden, die ich in meinem Leben noch nie erlebt habe und wahrscheinlich noch nie wieder erleben werde. Also. Ja. Und was das soll schon wieder? Ich meine, das sind eigentlich die Leute, die da. Keine Ahnung, ey, das ist immer dieser politische Bullshit, ne? Ich meine, sollen doch die Leute da sich ihren Platz irgendwie schaffen und das ist mir dann auch egal, wenn die sagen, wir haben uns das jetzt hier aufgebaut und das ist halt irgendwie jetzt für uns und da läuft jetzt die Musik, die uns gefällt und daher herrscht die Stimmung, die uns gefällt und fertig. Moment mal, bei mir um die Ecke ist ein türkisches Kulturzentrum. Die müssten sich doch jetzt dann auch öffnen, zum Beispiel Bier ausschenken. Und mehr was auf Deutsch machen und nur Türk-TV oben in der Ecke laufen lassen. Sondern nein, da greift jetzt auch das Schweden-Prinzip. Das Prinzip davon, dass die Einwanderer diejenigen sind, die die neuen Normen setzen sollen. Und dass der Begriff Assimilation eigentlich so ein Nazi-Wort ist. Auf jeden Fall. Ich dachte, das ist ein Borg-Wort. Okay. Wieder was gelernt. Ja, aber bei der Taz merkt man halt auch wieder, weißt, wenn du schwul bist, musst du links sein, sonst wirst du halt verstoßen. Und das ist halt auch scheiße. Ja. Schwule sollen konservativ oder liberal oder links sein dürfen, wie sie wollen. Und nicht irgendwie dieses, ihr seid jetzt die falsche Art von Schwule. Also weißt du, kein Bock drauf. Das ist ja auch, du bist ja auch immer noch ein weißer Mann. Das musst du dir ja auch mal vergegenwärtigen. Nur weil du schwul bist, das rettet dich ja nicht. Na gut, weiße Schwule sind ja im Prinzip aus der LGBT-Bewegung rausgeschmissen worden. Das ist ja schon seit ein paar Monaten so. Eigentlich ist es ja ganz gut, wenn man da rausgeschmissen wird, weil das bedeutet, dass man eigentlich so eigentlich in die Freiheit entlassen wird. Dass man zu cool ist für die Idioten. Ja. Ja. Ja. Ja. Sehe ich jetzt erst. Pick dich ins Knie, Alter. Ja. Take an arrow to the knee, Christian Hubert, bitte. Ja, das Ding hier, womit wir wieder mal beim Gamergate-Thema sind, das ja auch im Nachhall von der Trump-Wahl irgendwie ständig wieder auftaucht. Also mal, am Anfang waren es ja eher so empörte Tweets, jetzt habt ihr Gamergate ins Weiße Haus gewählt und so ein Blödsinn. Aber inzwischen erscheinen ja auch wirklich dann von der konservativen Seite Artikel wie ja, Gamergate hat maßgeblich dazu beigetragen, bla bla bla bla. Und anscheinend gibt es auch in Deutschland Leute, die diesen Scheißdreck fressen, wie zum Beispiel Christian Hubert, den wir ja auch schon öfter mal früher im Gamergate Deutsch Stream als Gegenstand unserer Diskussionen hatten. Der Mann ist Wissenschaftler. Also irgendwas mit Game Studies macht er halt. Ja, ne? Also ja, aber ich will ja jetzt freundlich sein. Ne? Ja. Am Anfang bin ich freundlich, am Ende lege ich ihm einen neuen Damenausgang. Vor allem ist er richtig bekannt für diesen wunderbaren Essay, den er mal geschrieben hat, wo er uns alle belehrt hat, dass ja Kunstfreiheit irgendwie Faschismus wäre oder so. Also quasi das Gegenteil von Freiheit. Und also das ist schon Orwell Level 3000 eigentlich. Ne? So und ich glaube, das ist auch der Typ hinter diesen Killerspiele-Dokus im ZDF. Ne? Nee, das ist Richter, glaube ich. Ah, okay. Mit der, wie hat es der Schauer da gesagt, mit der Laterne, der die Birne fehlt oder so. Hm. Er hat doch irgendwie diese Lampe da, diesen Lampenschirm irgendwie über seinem Kopf auf diesem Foto von seinem Twitter-Account. Man hätte es eigentlich schon vor 2 Jahren ahnen können. Als im August 2014 das Phänomen Gamergate seinen Anfang nimmt, überwiegen Relativierung und Ignoranz. Sind ja schließlich nur ein paar laute Idioten und überhaupt geht es ja lediglich um die triviale Spielkultur. Dabei wurde in der Bewegung schon damals verschwörungsideologische und antisemitische Propaganda produziert. Überall Juden. Oh mein Gott. Schon damals haben sich Right-Wing-Denkfabriken an die vermeintlich durch die linke Lügenpresse diskriminierten Gamer herangeschmissen. Das ist so. Das. Oh, wir verdrehen alle Tatsachen. Also, diese Right-Wing-Denkfabriken, unter die das American Enterprise Institute zum Beispiel fällt. Das ist halt die Bigotterie von den Leuten. Ne? Also halt das, was sie halt meinen, so ist alles so, dass man das nur erwähnen muss und alle sofort dann, American Enterprise Institute, damit ist alles gesagt. Ja. Aber warum ist es überhaupt wichtig zu erwähnen, aus welcher Richtung denn die Denkfabriken waren und aus welcher die vermeintlichen Lügenpressen sind? Wegen Brunnenvergiftung, wegen halt eben alles, wegen halt eben Verleumden von, worum es wirklich gegangen ist und was die Leute selber gesagt haben, warum sie damit gemacht haben und so. Ach so, glaubst du wirklich, dass das so ist und sie deshalb auch keine Zitate nutzen? Ja, natürlich. Die haben, okay. die haben ja auch nie meinen Beitrag damals bei der Ruhrbarone, die haben ja nie mich irgendwie im Zusammenhang mit Gamergate mal irgendwie erwähnt oder irgendwen, ne? Das war immer nur von wegen, ja, hier der rechte Adam Baldwin hat es erfunden und dann ja. Gab es da irgendwelche Leute und die haben irgendwelche Leute gedoxt und das war aber Gamergate und alle anderen waren nur irgendwelche Rumstehenden, die sich da haben mitnehmen lassen, weil sie gedacht haben, das wäre alles okay. Die haben ja nie irgendwen speziell jetzt benannt und gesagt, der und der sagt das und das, hier ist der Verweis auf die Quelle und meine Ansicht dazu ist dieses und jenes, sondern die haben ja nur in Abwesenheit des abgeurteilt und genauso wie eben auch in diesem Quatsch, den der Feminist da geschrieben hat, es wird einfach gesagt, da gäbe es eine Gruppe und da wären irgendwelche dabei und die sind ganz furchtbare Leute und das sind Homophobe und Antisemiten und Verschwörungstheoretiker und so weiter und so dass man halt eben, wenn man jetzt sagen würde, ja, aber hier und da, ich sehe das aber nicht so, dann ja, du bist aber nur einer von diesen, die da sich da mitreißen lassen. In Wahrheit ist es charakterisiert durch diese andere Gruppe und da gibt es halt eben keiner, der sich beschweren kann, weil man hat ja nicht gesagt, wer das jetzt sein soll. Und solange, wie du halt eben nur sagst, das ist irgendwie eine Gruppe, kann ja auch keiner jetzt irgendwie sagen, hier, nee, ich wurde jetzt hier gerade verleumdet aus diesem und jenem Grund. Weil das geht. Also meinst du wirklich, dass Leute ins Internet gehen würden und dann Tatsachen verdrehen würden, damit sie ihrer Agenda passen? Glaubst du das wirklich? Dass jemand ins Internet geht und dort lügt? Nein. Ja, nein. Aber Volker Koda, der wird garantiert hier den Huberts zu lebenslanger Freiheitsstrafe dann verurteilen. Und dann. Klick doch bitte auch mal oben im ersten Absatz auf den oder öffne mal den Link. Wenn er hier, hat er ja Gamergate offensichtlich, hat er dazu ja einen Artikel verlinkt, in dem das näher erklärt wird. Da wäre ich doch mal gespannt, wer da seine Referenz ist. Ja, das scheint hier, wenn ich das richtig sehe, einfach auf die Homepage von diesem Pick-Ding zu verweisen. Nee, okay, das ist vielleicht wegen dem Archiv. Ich weiß ja, was dahinter steht. Also dahinter steht ein Artikel von ihm, den er über Gamergate geschrieben hat. Gut, das ist jetzt hier wegen dem Archiv. Also normal ist das direkt verlinkt auf einen Artikel von Christian Huberts über Gamergate, in dem er weiteren Blödsinn halt verbreitet zu dem Thema. Ne, es ist, das scheint heute irgendwie in Mode gekommen zu sein, sich selber als Quelle anzugeben. Mir wäre das peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich meine, ich habe in meinem Blog auch hier und da mal verweise ich auf andere Artikel, aber das ist ein Verweis und nicht der Versuch, einen Begriff zu klären. Weil wenn hier jemand draufklickt, der keine Ahnung hat und als erstes kriegt er einfach nur einen völlig voreingenommenen Artikel von Christian Huberts und weiß vielleicht noch nicht mal, weil er nicht genau guckt, dass das der Autor, der gleiche Autor ist wie in dem Artikel, von dem er gerade weg ist. Also. Ja, das Ding ist, du kannst ja schon auf dich selber verweisen, aber dann hast du eigentlich einen Artikel, wo ausschließlich deine Eigenverweise drin sind, damit du sozusagen was besser herauskristallisierst. Mhm. Wenn du dann aber irgendwie so fünf, sechs Verweise nach außen und dann noch ein paar zu dir selber hast, das ist halt eigentlich ein Fauxpas. Also das macht man eigentlich nicht. Also das ist halt intellektuell ein bisschen fragwürdig. Schon ein bisschen Circle Jerken geht doch immer, komm schon. Dieses Ding hier meinst du, ne? Ja, genau. Also es Ursachen, ist ja. Ursachen. Mit der wachsenden Heterogenität der Spielkultur verwechseln sich die Themen, bla bla bla. Ja, das waren die Ursachen, ganz bestimmt. Ja, ja. Und Rassismus und Homosexualität und Sexismus und so. Das waren die Ursachen von Gamergate. Absolut. Nichts anderes. Digga, 8chan. Moment, geh mal kurz hoch. Das ist auch richtig einfach falsch journalisiert halt. Als Journalist. Natürlich ist das alles falsch. Diese Twitter und andere Webseiten wie 8chan und oder Reddit zusammengefunden. 8chan war zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal so beliebt. 8chan hat sich erst daraus entwickelt, als 4chan da nicht mehr eine adäquate Plattform für war und sich 8chan da jetzt neu etabliert hat quasi. Aber, pff, was ist da los? Mann, das ist doch... Und wer genau soll das denn bitte lesen? Ich meine, okay, nur weil es im Internet steht, heißt es nicht, dass es ernst genommen wird, aber wer liest das denn bitte? Drohungen richten sich dabei jedoch auffällig oft gegen Frauen wie Movie Bob, Nathan Grayson, Matt, wie hieß der, Lees, Ian Miles Chong, Arthur Chu, also ich wollte eigentlich auch nur darauf hinweisen, dass er auf sich selber verweist. Und auch hier dieses, warum muss ich ein fast irgendwie seitenfüllendes Foto von der Hackfresse, die das geschrieben hat, in meinem Artikel haben? Sorry. Ja, aber hier, guck mal, Pong. Pong. Wisst ihr noch, Member Pong? I mean me. Ja, vor allem ist er doch viel zu jung für Pong. Das ist doch reines Posing. Das ist wie wenn ich mein Beatles-T-Shirt anziehe, da komme ich mir auch. Der Ball ist schon lange vorbeigeflogen. Ja, wobei, ihr müsst mal Plasma-Pong spielen. Plasma-Pong ist echt gut, richtig geil. Geilen Visual. Okay, Fazit: Gamergate ist Symptom kultureller Umbrüche und steigender gesellschaftlicher Relevanz von Spielen sowie Zeichen der Abspaltung eines fundamentalistischen Teils der Spielenden in eine subkulturelle Nische. Wie andere Kulturen auch, muss die Spielkultur erst noch pragmatische Lösungen für den Umgang mit ihren problematischen Elementen finden. Problematische Elemente. Das ist problematic, Alter. Ist so problematic. Also ich glaube, damals, als die Punks sich rauskristallisiert haben, hat die Musikkultur auch gesagt, ich glaube, die erschießen nur einfach alle. Oder was? Ja. Also ihr seid so bekloppt. Bob Rock ist vorbei und alle, die das hören, sind Nazis. Er bezieht sich hier auf diesen Artikel What Was the Nerd Real Life? Genau. Ja. Hast du den auch noch offen? Ah ja. Also das ist ein längeres... Fascist. Fuel a Fascist. Ich weiß ja schon, Fascism is back. Alleine dieser Satz hier schon. Wie kann man sowas lesen und sich denken, oh ja, das werde ich jetzt verlinken, weil das ist ganz wichtig, dass die Leute Bescheid wissen. Alter Schwede, ey. The KKK is reforming. Ja, bei Gamergate, die Leute meinten, ey, wir haben keinen Bock auf Politik, können wir bitte Videospiele spielen, kann es bitte egal sein, wer du bist, können wir bitte über Games reden und über Mechanik und über welches Item du kaufst und welche Art von Spiel du geil findest, ob du Handy-Games geil findest oder ob du MOBAs spielst oder Grand Strategy-Kacke, darum ging es da. Und das ist Faschismus, wenn Leute sagen, wir wollen eigentlich nur Spaß haben mit dem Hobby. Nein, das ist nicht Faschismus. Faschismus ist, wenn du sagst, ich möchte keine Politik in diesem Bereich gerade haben. Dankeschön. Ja, das ist schon Faschismus. Goose-stepping, ja. Shitposting, Scum. Oh Gott. Oh Gott, nein. Kannst du sowas schreiben, ohne dabei sich über dich selber kaputt zu lachen? Ja, die müssen doch nerd probably read Ayn Rand. Or at the very least bought into pseudo-meritocracy and libertarianist freedom. Ja, und warum ist der Punkt bei Freedom eigentlich innerhalb der Anführungszeichen? Ja, weil das doch, ja, auch die Kunstfreiheit und so, das haben wir schon gelehrt. Das ist ja gar keine linke Forderung, die Kunstfreiheit eigentlich. Auch. Nerds have been increasingly attached to a stereotypical set of political and philosophical beliefs. Welches? Ja, Ayn Rand und Meritocracy. Liest du doch. Ich hab vor, Alter. When it was reported in September that Oculus Rift founder Palmer Luckey was spending some of his fortune on racist, misogynist meme magic and shitposting in support of Donald Trump, it sent nervous ripples through the video game community. Ich verstehe schon, dass Sprache eigentlich einfach so reduziert werden kann auf eine Menge an Zeichenketten und es ist eigentlich einfach nur so Worte aneinandergereiht sind. Ja, aber was ist das bitte? Was soll mir das aussagen? Das ist einfach nur jemand, der echt traurig drüber ist, dass Trump gewonnen hat und der das irgendwie mit seinem Hassobjekt Gamergate über Kreuz bringen muss, damit sein Zorn irgendwie sinkt. Ja, also diese Scheiße, die erwarte ich so im Vorspann, so in der Narration bei irgendeinem Fantasy-Film oder so. Kann das einfach Satire sein? Nervous Rift. Okay, das Rift klingt auch schon hier so wie Pacific Rim oder so. Ja, wir bräuchten jetzt einen Star Wars Crawl-Text, wo das steht. Ja, genau. Star Wars is watching on Razor's Fortune, das bin ich warte. Get shit posting. So aber wie Donald Trump. Wie hat er denn through the force, Video Game aber wie hat er denn Geld, musste der Geld für Memes ausgeben, hat er die gekauft oder hat er die bezahlt oder ja genau, ja. Rare Peppers hat er gekauft für ganz viele Radio Freedom aber eBay guten Einwand, ist das ein computergenerierter Text, das ist eigentlich viel wichtiger. Wurde der Text wirklich von einem Menschen geschrieben oder ist das sozusagen die ersten Schritte von so richtig guter AI, die dann das so die Buzzwords reinhauen kann? Weil logisch hat das nichts mit der Realität zu tun. Ja, das Ding kommt nicht durch den Turing-Test durch. Wenn das ein Mensch geschrieben hat, dann muss das wirklich irgendein Realschüler sein, der überhaupt nichts mag. Nein, dann sind das... gegen Realschüler, bitte, ja, ich auch. Erstens bin ich auch Realschüler und zweitens... Not all Realschülers. Und zweitens... ja, das hatten wir doch schon öfter, dass es mit dem Niveau des Angebots dieser Leute, nehmen wir Depression Quest, nehmen wir Jasmina Banaschuk-Vorträge oder irgendwas anderes, es hat nie besonders viel mit Qualität zu tun, sondern immer viel mit, guck mal, ich habe was gemacht, ich möchte eine Teilnahmeurkunde. Ja? Und genauso ist der Artikel auch hier wieder. Virtue Signaling plus die richtigen Passwords eingebaut oder werden einige Leute mich liken? Vor allem, ganz ehrlich, wenn ich einen Artikel lese, der anfängt mit Fascism is back und der dann weitergeht mit Meme Magic, dann weiß ich, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Also im Weiteren wird hier halt argumentiert, dass dieses Stereotyp des Nerds halt völlig falsch war. Diese Nerds-Jocks-Geschichte, die bei uns ja gar nicht so stattgefunden hat, weil wir diese Jocks-Geschichte einfach nicht so haben in Europa. Ich meine, klar, das hat sich dann auch gespalten, aber es hat nicht so diese Kriege gegeben, wie sie da in Amerika immer irgendwie mythologisiert werden. Ne? Mehr Diversity für Europa. Ja, aber im Endeffekt sind wir ja nie unterdrückt worden und wir sind nie irgendwie das und das und das. Also der Nerd war immer schon eigentlich so ein fieser Hintergrundstrippenzieher und jetzt wagt er sich unter Trump praktisch. Ja, oder hier 16 Candles, also da trifft er mich halt auch an der Stelle, die ich völlig lächerlich finde. 16 Candles, Breakfast Club. Weird Science, ich weiß nicht, wer die Filme heute noch so kennt, aber das sind halt Sachen, da war ich irgendwie 14, 15 und so Sachen wie Breakfast Club waren da natürlich irgendwie, ja, waren nah bei mir und fand ich einen tollen Film und Molly Ringwald und so weiter und so fort, aber da jetzt ein rapey Rebel oder ein gun-toting Nerd oder shockingly racist, das ist so lächerlich, das ist so traurig und so lächerlich, weil du kannst alles durch eine Linse betrachten, also alles, was in der Vergangenheit gemacht worden ist, kannst du durch eine Linse betrachten, ne? Und da wirst du die schrecklichsten Dinge finden, ne? Aber das ist so nicht, wie man Kunst beurteilt. Ja, es geht darum, Kunst beurteilt man eigentlich, was ich gelernt habe, am besten dadurch, was der Künstler sagen wollte und wie gut er das umgesetzt hat. Ja, und auch, aber auch ganz wichtig ist immer zu sagen, in welcher Zeit ist das entstanden? Genau, ja. In welcher Gesellschaft hat der Künstler gelebt? Und so weiter und so fort. Aber dann zu sagen, ja, wie klar war das nicht, waren Schwarze zum Beispiel am Anfang des Kinos halt nicht in den Rollen, in denen sie hätten sein können. Aber das hat wiederum nichts, das ändert nichts daran, dass ein Charlie Chaplin-Film trotzdem gut ist. Auch wenn Charlie Chaplin ein weißer Heteroman war. Und ich meine, so weit wird es irgendwann gehen. Ne? Die Filmgeschichte, die frühe Filmgeschichte ist ganz schrecklich von Männern dominiert. Ja, deswegen, was wollen wir machen? Wollen wir deswegen irgendwie Caligari, Metropolis und Nosferatu in eine Tonne kloppen? Oder? Ja, Charlie Chaplin's Tramp, das ist ja vor allen Dingen auch der ultimative Cis-Unterdrücker-Heteroman. Ja, klar. Hast du die? Hast auch gut hier. Advocate for actually oppressed people, including Black Lives Matter. Oh ja, die Unterdrücktesten. Ja, also das Frage, ist. Zu deiner Frage, was man da machen soll. Ob man so mit dem Film, ne, wo heterosexuelle weiße Männer spielen. Ne? Naja, das ist total einfach zu erklären. Man macht einfach Reboots davon irgendwann. Dann ist der Begriff auch schon mal durch die Suchmaschine schon sozusagen am Weg. Und dann wird einfach entschieden nach dem, was am häufigsten gesucht wird. Und weil die Filme ja schon so alt sind und zu dem Zeitpunkt nicht genug sozusagen Buzz generiert wurde online, wird dann nicht mehr nach den Daten so geschaut. Also solche Filme, so Charlie Chaplin-Filme zum Beispiel, werden, wenn das wirklich so weitergeht, mit der Absicht definitiv einfach eine Randnotiz sein. Und das ist ja das Ziel. Und wenn man etwas vergessen kann, wenn man etwas vergessen lassen kann, ja, dann ist es eigentlich so, sozusagen das Endziel für eine Zensur. Wenn man nicht mehr weiß, dass es mal zensiert war, dass es mal da war. So. Das kann durchaus passieren. Das ist ja alles. Das ist alles Verbaldiarrhö hier. Jetzt sind wir hier irgendwie bei AIDS und bei Homosexuellen. Okay, warum reden die jetzt auf einmal um ich dachte 1984, die redet über den Film 1984, aber die redet über Revenge of the Nerds. Aber auch Revenge of the Nerds ist eine Satire, ihr Idioten. Das ist genau wie mit 1984, das ist keine Anleitung. Aber also, das it's ja, all connected, deswegen geht das da so durcheinander. It's all connected. Ach, grauenhaft, echt. Oh je, jetzt kommen wir zu einem langen, großen und umfangreichen Komplex, nämlich der Stille Reaktion und Stille. Auf den Bannon und die Breitbart-Ankündigung, nach Europa zu gehen. Seitdem ist der Bannon ja auch hier in Deutschland irgendwie der Buhmann überhaupt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich Breitbart über Milo hinaus zu Gamergate-Zeiten eigentlich überhaupt nicht konsumiert habe. Ja, mir ging es auch so. Also ich kannte halt Milo, ich wusste, dass dieser Shapiro da mal gearbeitet hat. Der hat sich ja dann quasi mit denen da von denen getrennt, als die so Trump-freundlich geworden sind. Und Alan Bukhari wäre noch einer. Dann halt eben Alan Bukhari, genau, wollte ich halt auch gerade sagen. Oh ja, Alan Bukhari, ja. Ja, das ist es auch eigentlich schon. Also. Und man muss halt ganz klar sagen, die ganzen Sachen, die keiner berichten wollte, mal sich angucken, die ganzen Profi-Opfer von Gamergate und so, keiner außer Breitbart. Ja, das ist halt, ich liebe das, dass die sich jetzt so aufregen. Oh, Breitbart, das sind ganz schlimme Leute. Ja, ihr Vollidioten, ihr habt denen 2 Jahre lang alle guten Storys gelassen. Selbst schuld. Ja, vor allen Dingen, es war einfach für die Leute halt eben auch zu wissen, dass das, was Breitbart erzählt, in dem Fall halt eben stimmt. Und das, was die anderen erzählen, nicht. Weil wenn du halt dabei gewesen bist, so wie wir, dann hast du das ja gesehen, wie sich dieser ganze Scheiß da ausgefaltet hat. Und das ist diese Einordnung von unseren super tollen Einordnungsexperten halt eben Bullshit ist. Und da ist es halt nicht leicht zu wissen, also das ist halt sehr leicht zu wissen, was der Quatsch ist und was der Lügenkram ist. Ja, ganz ehrlich, was mich angeht, hat sich Breitbart in den letzten 2 Jahren eine Reputation aufgebaut, die halt auf akkuratem Journalismus fundiert ist. Es kann sein, dass da viel Quatsch dazwischen ist und meinungsmäßig stimmt es überhaupt nicht mit dem ein, was ich finde. Aber ich hab die nicht so klar und deutlich lügen sehen wie die meisten anderen Medien. Davon abgesehen, eigentlich, wenn du ein informierter Bürger sein willst, musst du, wenn du jetzt eher links bist, musst du auch konservative Sachen lesen. Und wenn du eher konservativ bist, musst du auch eher noch was Linkes dazu lesen, damit du nicht selber irgendwie deine eigene Echokammer abdriftest. Dieser Milo, der war ja auch neulich mit so einer, auch so ein Gespräch mit jemandem, ich weiß auch nicht gerade, mit wem das genau war, mit einem Interview war das. Und da wurde ihm versucht anzuhängen, dass Bannon ja so ein Antisemit ist und so, ne, und wie schlimm das alles ist. Und Milo hat einfach gesagt, ja, dass Breitbart eigentlich sich damit beschäftigt, mal das zu machen, was häufig einfach mal übersehen wird, nämlich mal Leute zum Denken anzufordern. So nicht zu sagen, was sie zu denken haben, sondern einfach mal eine Story rauszuhauen, die vielleicht mal übertreibt, aber das bewusst macht, damit Leute das nochmal durchlesen und sich dann überlegen, okay, interessant, selbst was machen damit. Die super tollen Leute von ZAPP, das Medienmagazin, haben auch in ihrer letzten Sendung irgendwie kurz behauptet, das wäre ein ultrarechtes, also sie haben auf jeden Fall geschrieben, dass es antisemitisch ist und also mehrere so Vokabeln, rassistisch haben sie, glaube ich, auch benutzt oder so. Und also da kann man ganz klar sagen, dieser Typ, der das erfunden hat, Andrew Breitbart, war Jude und es gibt einen Ableger von Breitbart in Israel. Milo Yiannopoulos ist schwul und ein Jude. Milo Yiannopoulos ist schwul und eigentlich so mit das Aushängeschild von dem ganzen Laden. Ja, also das Narrativ sagt aber, dass nach Breitbart, der ist ja relativ früh und unvermittelt mit paar 40 an einem Herzinfarkt gestorben, glaube ich, dass danach der Bannon habe halt diese antisemitische Bla. Also das ist ja, die. Das Einzige, was sie dafür irgendwie haben, ist, dass er irgendwie in den Scheidungssachen mit seiner Frau gesagt haben soll, dass er nicht möchte, dass seine Tochter auf diese eine Schule da irgendwie geht, wo seine Frau die hinschicken wollte, weil es da so viele verwöhnte jüdische Mädchen irgendwie gibt. Und da hat der Gazat zum Beispiel auch zugesagt, dass das so ein Stereotyp wäre, was halt Juden auch gegenüber anderen Juden irgendwie vertreten. Dass so die amerikanisches verwöhntes Gör irgendwie so, was jüdisch ist. Ich habe diesen Namen dafür jetzt vergessen, aber das ist also auch weit entfernt von irgendwie irgendwelchen Sachen, die darauf abzielen, irgendwie die Juden zu verfolgen oder so. Also es führt nicht zum Faschismus oder irgend so ein Zeug. Und es ist schon wieder komplett außerweltlich bis zum Abbiegen. Also man kann es eigentlich gar nicht, es ist so unglaublich, was sie da jetzt wieder irgendwie verbreiten. Ne? Genauso wie die Sache mit Trump, dass er irgendwie Homosexuelle einsperren lassen will oder sowas, was Sigmar Gabriel da gesagt hat. Das war übrigens dieses Ding zum Einblenden letzte Woche, wo du da nicht tief genug gescrollt hast. Das wäre dann noch irgendwann gekommen. So ein Facebook-Ding von Sigmar Gabriel, wo er da irgendwie meinte, Trump würde irgendwie Schwule einsperren lassen wollen oder so. Und ja, also es ist so unglaublich und das ist auch wieder so Sachen, die man ganz schnell nachprüfen kann. Man muss es nur mal eben irgendwo eingeben und dann halt eben gucken, was man da kriegt. Ne? Und dann hast du dann wieder irgendwelche Blogs von irgendwelchen Heinis, die dann irgendwie meinen, sie hätten die Wasser mit Löffeln gefressen und das verbreiten das irgendwie. Dabei hat er doch selber gesagt, dass Schwulenehe ist beschlossen und ist durch und er rüttelt nicht an solchen Sachen. Ja, hier sagt uns gerade im Chat, weist mich jetzt jemand darauf hin, also das Wort, was ich eben gesucht habe, wäre JAP, also J-A-P und das steht für Jewish American Princess. Ah. Genau, das war dieses Ding, was ich meinte. Habe ich mich gewundert, ich dachte immer, das steht für Japaner. Da hat Frank Zappa mal einen Song drüber gemacht. Und das war halt irgendwie dieses, was er da gemeint hat, warum er nicht wollte, dass in irgendwelchen Streitgesprächen da vor Gericht, wenn sich die Leute scheiden lassen. Na, also was ja nun wirklich nicht irgendwie der spannungsfreiste, relaxte Raum aller Zeiten ist. Ja, ja gut, Pence sagt jetzt auch einige Leute im Chat, Pence ist wohl sehr Pence soll früher für irgendwelche Elektroschocktherapie und sowas gewesen sein. Ja, also das ist aber auch wieder nur so ein Ding, was man irgendwie viel gehört hat jetzt. Aber ja, Also von unseren Politikern will ich eigentlich gar nichts hören, wo sie sich über die Amis aufregen, was denn jetzt Neues dazukommen soll. Also Abu Ghraib, Guantanamo, Commission Report und Torture, fickt euch doch, haltet doch's Maul. Euch hat's doch vor 2 Jahren nicht interessiert, vor 10 Jahren nicht interessiert. Haltet doch einfach's Maul. Also von unserer Elite will ich wirklich gar nichts in die Richtung hören. Das ist einfach nur so, ja, da könnte in der Zukunft irgendwas kommen, weil die haben mal merkwürdige Sachen gesagt. Ich will auch nicht, dass das kommt. Aber einfach nur sich jetzt hinzustellen und zu sagen, boah, jetzt könnte da was passieren. Da denke ich mir so, haltet doch einfach. Weißt da ist so, auch nichts neu drin. Die einzigen Sachen, die eigentlich jetzt neu sind, sind eigentlich die Sachen, die eher positiv sind. Also zum Beispiel, dass sich ja Trump da hingestellt hat, bei dem Republikaner-Parteitag und gesagt hat, er will die LGBT-Leute vor der hassenden Ideologie bewahren, also halt vom Islam. Und die dann da alle applaudiert haben. Aber diese ganzen Sachen mit auch der Pence hat ja früher gegen Evolutionstheorie da irgendwelche Reden gehalten, aber das ist in Amerika leider auch schon lange gang und gäbe, ne, dass die Leute da alle irgendwie wissenschaftsfeindlich sind, also zumindest bei den Republikanern ganz viele. Aber und, ich meine, ihm jetzt sowas vorzuwerfen, was er früher gesagt hat, ich erinnere mal an unsere amtierende Bundeskanzlerin, die gesagt hat, die multikulturelle Gesellschaft ist gescheitert. Ja, und jetzt die böse Rassistin sofort absetzen, oder? Wenn die das mal gesagt hat, dann... Ja. Ist das so? Also muss das doch heute auch noch für sie gelten, genau wie beim Pence. Ich frage mich auch, wenn es mit der Folter oder also weißt du, mit Menschenrechtsverstößen so ein großes Problem ist, warum tun wir denn eigentlich einen Commission Report zu 9/11 anerkennen? Der Hauptzeuge in dem Bericht wurde fast 200 Mal watergeboardet. Also das ist ja dann auch alles nicht in Ordnung. Aber da kommen wir dann ziemlich in Fahrwasser, wenn wir dann auch noch den Kriegsgrund für Afghanistan noch irgendwie, also weißt du, das Dokument davon anzweifeln. Da kommen wir dann ziemlich in Fahrwasser, wenn wir tatsächlich dann Menschenrechte und so ein Gesabber dann ernst nehmen, wenn sich die Supermacht USA sich da mal irgendwie aus dem Fenster lehnt mit irgendwas. Also ich finde dieses so, ja, das ist merkwürdig, was die in der Vergangenheit gesagt haben, aber... Ist es denn jetzt irgendwas Neues oder was anderes, wie jetzt vor der Wahl? Es hat sich nichts geändert. Also ist so, ich weiß nicht. Das ist inkongruent, geistig. Was hat denn bitte der Vice President zu sagen? Kann der einfach so, ohne die Zustimmung des Präsidenten, irgendwelche Legislatur, irgendwelche Gesetze verabschieden? Nein, also ich meine, der Präsident kann ja sowieso eigentlich keine Gesetze machen. Das Besondere in Amerika ist halt, dass der Präsident halt auch die Agenda setzt. Also halt eben quasi das, was überhaupt sozusagen, wo dann überhaupt irgendwie was gemacht wird. Der Grund, warum man eine Regierung hat bewegt, deswegen ist der Präsident halt in Amerika, hat da halt die Exekutive, halt diese Aufgabe, die bei uns halt Teil der Legislative hat in Form vom Bundeskanzler. Und aber trotzdem werden die Gesetze in Amerika ja vom Kongress gemacht und der Präsident muss sie dann halt hinterher dann unterzeichnen. Der Vize hat eigentlich die Aufgabe, wenn der Präsident stirbt, dann eigentlich seine Veränderungen zur Agenda auch mit durchsetzen zu können. Ja, ja, genau. Das zum einen natürlich, dass der Vize dann nachrückt, wenn der Präsident aus irgendwelchen Gründen ausfällt. Und zum anderen ist es halt auch so, dass, also es gibt noch eine Sache, die der Vizepräsident macht. Und das ist, wenn jetzt im Kongress Gleichstand herrscht bei irgendwelchen Abstimmungen, dann ist der Vizepräsident, der ist dann der Tiebreaker, also derjenige, der dann halt eben mit seiner Stimme die Entscheidung gibt. Der Tiebreaker, also. Hast du denn auch, hatten wir auch im Forum die Reaktion von Laser Uschi auf Breitbart? Ja, kann sein, dass ich das auch noch irgendwo offen habe. Aber findest du natürlich, sehe ich ja gerade. Kommen wir da, glaube ich, irgendwann auch nochmal an. Ja, auch hier ist jetzt die GEMA-Geld-Kontroverse. Ja, genau, der Freitag, das war von mir, das. Ich habe halt so ein paar Sachen zusammengetragen, in denen halt auch, was ich vorhin ja schon mal gesagt habe, im Trump-Zusammenhang Gamergate auftaucht. Unter anderem halt hier zum Beispiel wieder mal eine völlig verzerrte Darstellung beim Freitag, aber was soll ich bei dem Blatt, das Jakob Augstein gehört? Ja, das ist vor allen Dingen ja hier die SJWs, ne, die Warriors. So, das sind die die im Zusammenhang mit GEMA geht, herabgesetzt worden und ihre Motive in Frage gestellt worden. Ja, das sind die, ne? Die mit den Medien und mit den GEMA sind Todkram. Das sind die, deren Motive in Frage gestellt worden, ganz bestimmt. Und vor allem auch seit der sogenannten Gamergate-Kontroverse auch so ein gern genommener Irrtum. Social Justice Warrior mit genau der Bedeutung, wie Gamergate es benutzt hat, taucht in der was ist das für eine Enzyklopädie gewesen oder Know Your Meme oder wo auch immer, es taucht auf jeden Fall 2 oder 3 Jahre früher schon auf. Das ist völliger Blödsinn, wir haben es vielleicht popularisiert, aber das ist, kommt nicht von uns. SJW gab es auch schon 2001 in einer Doktorarbeit über institutionelle Korruption in den Vereinigten Staaten oder was, 2003, ich müsste es raussuchen, aber von Anfang der Nullerjahre über institutionelle Korruption und wie fadenscheinige Gerechtigkeitsgründe aufgeführt werden, um sich Posten zu erschachern und an Freunde Geld weiterzuschicken, was man im Staat abzwackt. Also, ja. Also ich finde auch hier wieder den Stil und das Niveau des Artikels erschreckend. Hä? Zoe Quinn, ihr wurde die Hurensaga angedichtet. Sie würde ihre sexuelle Gunst gegen positive Beurteilungen in der Presse eintauschen. Ja, ihr wurde die Hurensaga angedichtet. Sage nur herabgesetzt und ihre Motive in Frage gestellt. Oh Gott, ey. Ja, und sowas, aber auch hier eine Verlinkung auf irgendwelchen Kram, über den ich berichte. Und auf Depression Quest. Und dann hier zack und von der Gamer-Subkultur auf den Kintop. Ach, guck mal, Kinder, das Wort habe ich ja auch 20 Jahre nicht mehr gehört. Was heißt denn das? Kino. Und von dort auf die Politik zu übertragen, bla bla bla, Breitbart bannen, Breitbart, Trump bannen, Milo Yiannopoulos, so ungefähr lässt sich der Rest zusammenfassen. Ja, Tea Party, bla bla bla. Also, Duck Dynasty muss natürlich auch nochmal gedroppt werden. Also, es ist. Was? Duck Dynasty? Was hat die denn mit Gamer? Was hat Duck Dynasty mit irgendwas zu tun? Ja, das ist auch konservativ. Fernsehen und bla bla. Das kann man mitbashen. Immer gut droppen. Aber Duck Dynasty, das waren doch Fake-Konservative. Ach, das waren doch eigentlich totale Yuppies. Die haben sich nur lange Bärte wachsen lassen. Das ist das einzig gute Video von Cult of Dusty über Duck Dynasty. Ghostbusters, hey, Angry Video Game Nerd, James Rolfe. Ja, ich will nicht mehr weiterlesen. Aber das ist krass, ne? Da hast du 4000 Zeichen oder so, pur Alternate History. Es war auch echt nur so, und auch das hier ist auch wieder, ich habe einfach Beispiele gesammelt dafür, wie Breitbart halt in Deutschland dargestellt wird und wie hier jetzt die Ruhrbarone bleiben sich da treu, also Gamergate ist gesellschaftlich nicht relevant genug, um besprochen zu werden im Zusammenhang. Aber es ist es ist wieder eine Wiederholung. Breitbart, ganz schrecklich, Tea Party hier, Bannon, Trump, Milo Yiannopoulos. Wie gesagt, ich wollte nur dokumentieren, wie weit das jetzt schon geht, wieder mit diesem gemeinsamen Narrativ einfach auch. Und natürlich hier unten als letztes nochmal, hier Farage, Orban, Petri, Le Pen, Putin und Gottkönig Trump selbst. Okay. Auf jeden Fall. Der Artikel hat viel mit Realität zu tun. Ja, dieses Ding hier, die EU plant haben wir wieder so ein paar Sachen, die keiner als Netzsperren, niemand hat die Absicht, Netzsperren zu errichten. Es wird nur Moment. Siehst du das im ersten Absatz? Die wollen die Vorbereitung von Terrorakten kriminalisieren. Nein. Was mache ich denn dann freitagsabends? Was zur Hölle, ey? Das ist doch schon kriminell, ihr Knallköppe. Ja, das ist genauso wie dieses, wie hieß das bei dem einen Fischer-Beitrag? Irgendwie, ach ja genau, illegale Autorennen müssen endlich bestraft werden, weil irgendwie ein Spruch, der dann aber auseinandergenommen hat. Kriminalität verbieten. Genau, ja. Und nein heißt nein. Nein, ja, aber auf jeden Fall, also es geht halt irgendwie, ja, terroristische Straftaten und dann wollen sie da irgendwas aus dem Internet nehmen lassen wieder und ja, Experten befürchten dann halt, dass irgendwie auch Sachen rausgenommen werden könnten, die jetzt nur, wo dann nur drüber behauptet würde, dass das dann solche Dinge sind. Und im Prinzip geht es da wieder darum, dass man eine Verpflichtung der Internetdienstleister wieder macht. Also wieder dieses, nee, der Staat macht das ja nicht. Wir erwarten ja nur von den Firmen des Privatrechts, dass die sich darum kümmern. Und ansonsten gibt es halt eine Strafe oder so. Und dann soll es halt auch Staatstrojaner geben, die aber nur angemessen und ja, irgendwie. Also es kriegt nur jeder Zweite einen. Ja, wir wollen nicht jeden unter Generalverdacht. Transparenten Prozeduren und so. Mm. Ja. Das ist spätestens dann transparent, wenn man eine Datenbank mit so Trojaner-Informationen irgendwo landet. Finde ich gut. Also ich finde es gut. Also, weil wir wissen ja, wir müssen uns vor der eigenen Bevölkerung schützen als Staat. Also. Unbedingt. Ja, jetzt kommen wir zu Frau Lemke. Frau Lemke hatte keine gute Woche diese Woche. Ja, die muss jetzt in die Trauer. Ja, das war lustig und traurig. Ja, also zuerst fing es irgendwie mal wieder an mit einer Debatte über Zahlen von Flüchtlingskriminalität und so. Und hier meint sie dann, sie glaubt den Experten und den verbrieften Zahlen, zum Beispiel BKA und so weiter, und keinen Hobby-Ermittlern. Und ja, die Leute sind alle in einer Filterblase. Natürlich, im Gegensatz zu. Das ist auch so ein Meme, die Filterblase. Und die wird jetzt genau von unseren politischen Gegnern, die alle Blocklists haben, wird das Meme gegen uns gebracht. Ja, genau. Oh, also ihr seid doch alle in einer Filterblase. Ja, bei Frau Lemke, als sie mich geblockt hat, war ich ja auch jemand, der nicht diskutieren wollte, nicht an einer Diskussion interessiert war. Ja, aber die Lemke, die ist eh jetzt, wie soll ich sagen, höflich ausgedrückt, nicht unbedingt die hellste. Die ist nicht die schärfste Kartoffel. Und dann genau, irgendwer hat ihr dann hier irgendwelche Sachen dann verlinkt. War es noch nicht hier? Naja, irgendwer hat ja halt diese BKA-Sachen verlinkt. Was im nächsten hier? Ja, genau, hier kommen dann die BKA-Sachen. Und das waren die BKA-Sachen, ne, die sie haben wollte, weil das ist ja nicht die Hobby-Journalisten. Nationalität des Täters bezogen auf Anteil von 100.000, der Anteil von 10.000 Einwohnern. Also halt anteilig auf die, der Tweet von ihr sagt, dieses Bild, Quelle, das ist eine pure Lyrik. BKA ist die Quelle. Ja, und dann eine Stunde lang nichts. Ja, nicht die Hobbyjournalisten. Und dafür ist mir einfach mal Zeit zu schade. Das ist eine Linkliste, die zu nichts führt. Ja. Und dann kriegst du hier nochmal den Screenshot direkt. Also wenn du auf den Link gehst, da ist eine Website mit einem Haufen Download-Links von PDFs oder XLRs, je nachdem, was du haben willst. Also die Tabellen einfach nur. Ein Haufen verschiedene Tabellen. Sind alle nummeriert und er gibt dir den Link und die Tabellennummer, auf die er sich bezieht. Und sie, das ist ja nur eine Linkliste. Ja, ich habe ihr damals auch schon die BKA-Statistik verlinkt, als ich mit über Sexualstrafrecht kram. Und, weigern sich doch. Vor allem, wie willst du dir anmaßen, dir zu dem Thema eine Meinung gebildet zu haben oder zu dem Thema recherchiert zu haben als Journalist und die Seite nicht zu kennen und zu sagen, das ist mir zu unübersichtlich. Hallo? Ja, vor allem der Witz war, dass sie ja gerade davor gesagt hat, dass sie sich ja mit sowas wie XY-Einzelfall nicht abgibt, sondern nur so seriöse Sachen wie die BKA-Statistik nimmt. Ja, da muss man aber auch sagen, dass XY-Einzelfall als Quellen eigentlich nur Lokalpresse und Polizeiberichte benutzt. Also vor allem XY-Einzelfall macht ja überhaupt keine Aussage darüber, wie viel Kriminalität das im Vergleich zur Nativbevölkerung ist. Also die sagen ja nur hier, so viele Fälle haben wir gefunden insgesamt von Ausländer, von mittelöstlicher Ausländerkriminalität. Täterbeschreibungen sind rassistisch. Ja. Das muss aufhören. Keine Fahndungsfotos mehr. damit wir endlich ja, Rassismus überwinden können. Nein, recherchieren die Lemke, die hat doch auch mit ihrem Heute-Plus-Ding, ist er doch, glaube ich, sogar zum Statistiker, der die Statistik macht vom Bundeskriminalamt. Also sie war dort im Büro und hat mit dem gequatscht und meinte, lalala, ihr seid alle dumm, ich spreche mit jemandem, ich bin dorthin gefahren, ich rede und ich habe keine Ahnung was. War nicht mal mehr auf der Seite. Aber ich bin Journalist, ich hab's drauf, ich bin wichtig. Weißt du, das ist keine Ahnung. Ich persönlich tue nie Artikel über sowas lesen. Ich gehe entweder direkt zur Statistik selber, oder mir ist es egal, ich brauche eine Eva nicht, die mir erklärt, was in der Statistik drin steht. Ja. Und hier kommt dann wieder die Sachen, die, ne, also jetzt hier aber keine Hobbyjournalisten, aber so einen beschissenen Opferverbanden, sogenannten, also irgendwie so eine, hier so einen deutschen Frauenrat oder so einen Bundesverband der Frauenberatungsstellen oder so eine Scheiße, ne, die kann man da wieder ranziehen. Weil das sind objektive Leute, die pushen keine Agenda. Natürlich. Wahrscheinlich haben die einen Spendenaufruf mit einem Direktlink zur Amadeo-Antonio-Stiftung auf der Seite. Ja, und dann alles hier, ne, alles hinterfragen, was nicht in ihr Weltbild passt, alles andere annehmen. Und ja. Die macht mich krank, die Frau. Ja, mich auch. Ich hab echt lange die einigermaßen verteidigt, weil sie ja wenigstens mal und zu den Gamergate-Zeiten mit uns, also zumindest mit mir telefoniert hat. Oh. Aber da ist auch nichts draus geworden. Die labert immer noch die gleiche Scheiße. Ja, hat sie ja bei der Republika hatte sie ja so ein Panel, wo es irgendwie darum ging, dass sie zu den Journalisten gehört, die den Leuten alles erklären müssen. Und das wäre ja auch ihre Aufgabe, den Leuten alles zu erklären. Da hat sie ja auch erzählt, dass sie dann mit irgendwie so einem Impfgegner oder so telefoniert hat oder irgend sowas. Also das scheint wohl so ihr Ding zu sein. Irgendwie so den ganzen armen Verschwörungstheoretikern mal so ein bisschen einfach verstetig zu machen. Mann. Türkei wird wieder großartig, keine Ahnung, Türkei, ich weiß nicht, bei der Türkei kommen halt immer so News-Brocken rein, die halt einem irgendwie ein schlechtes Gefühl geben, was mit dem Land bei der Türkei ist jetzt ein bisschen wie bei den Siedlern, da gibt es so kleine Männchen, die Grenze so Zentimeter für Zentimeter weiter nach außen setzen. Genau. Das Ding ist aber hier, das ist noch kein Gesetz, das ist ein Antrag der AKP-Führung, wohl. Dieses Gesetz wird aber wohl von der Bevölkerung nicht so gut angenommen. Also es gab wohl schon über 100.000 Unterschriften starke Petition wohl dagegen. Und das ist halt 140 Zeichen. Es geht hier gezielt um Minderjährige. Es geht gezielt darum, es gibt einen Stichtag, also es wird rückwirkend dekriminalisiert, aber nur, wenn es keinen Zwang gab, nur wenn irgendwie das Kind in die Heirat eingewilligt hat, etc. pp. Das ist ein relativ komplexes Ding, der fasst das hier so sehr, sehr propagandistisch zusammen, sage ich mal. Klar, wenn, das stimmt auch, ja. Also wenn das irgendwie auch wenn das keinen Widerspruch in der Bevölkerung hervorrufen würde, dann wäre es mir schon ein bisschen komisch, aber so glaube ich nicht, dass das so durchkommt. Und auch nicht, dass es halt mit dem hier, wie er es schreibt, also dass in Zukunft alle Vergewaltiger einen Freispruch kriegen, wenn sie das Opfer heiraten. Das ist Quatsch. Wobei das auch noch interessant wird. Also ich weiß auch nicht. Also, aber ich finde es gut. Man soll bei der Türkei auch nicht diese Doom and Gloom-Nachrichtenschere machen, sondern das sich differenziert anschauen. Also, wobei halt, ja, so vom Gesamtbild her, was sie so umsetzen, so Consent Law nach unten machen und so. Und nicht die Frau vom Erdogan meinte mal so, von einmal vergewaltigen passiert doch nichts. War das mal nicht irgendwie eine Aussage von ihr? Wobei halt mein Türkisch jetzt auch nicht unbedingt so gut ist, dass ich sie im O-Ton gehört habe und darüber nachrecherchiert habe lange. Ja, von der Leyen für eine europäische Armee. Ja, wir kriegen eine europäische Armee. Wem das ein neues Thema ist, willkommen in der Realität. Homosexualität. Ja. Anfang der 90er hat man darüber schon gesprochen. Es wurde von den Medien nur in die Öffentlichkeit getragen. Ich erinnere mich noch daran, dass das war ja mal so ein Ding in irgendeiner Talkshow. Ich glaube, hier bei diesem einen Horst da vom ZDF. Da hat er die, Mann, ich mein Namensgedächtnis, ey, die von den Linken hier, die Wagenknecht, war bei ihm zu Gast. Und die hat dann gemeint, es gäbe Bestrebungen nach einer europäischen Armee. Und er hat irgendwie gemeint, wie kommen Sie darauf? Das ist aber komisch. Und dann haben sie alle so aufgeregt und eine Petition gestartet um Markus Lanz, genau, um ihn da irgendwie, dass er seine Show nicht mehr machen soll. Das war ganz zu Anfang von der Legislaturperiode jetzt, also vor knapp 4 Jahren. Und, und dann 2 Wochen später kam von der Leyen um die Kurve und hat gesagt, wir wollen eine europäische Armee. Also Anfang der 90er haben sich die Briten immer darüber aufgeregt, dass sich die Deutschen querstellen, wenn es darum geht, eine europäische Armee zu schaffen. Also ich finde es irgendwie interessant sozusagen, also wie wenig das in den Medien thematisiert wird, dass es ja aber auch im Vertrag von Lissabon mit drin steht und das schon eh und je eigentlich ein Bestreben ist. Und auf der einen Seite, ja, Militarisierung hin und her, da muss man auch wirklich ein Auge drauf haben. Auf der anderen Seite tritt ja Europa eigentlich auch schon davor als Block auf, wenn sie irgendwas machen. Also theoretisch wäre das Bürokratieabbau, was die da machen würden, wenn sie das komplett zusammenlegen. Aber dass man da natürlich auch ein Auge drauf hat und sich überlegt, will man wirklich selber eine eigenständige Armee aufgeben oder nicht und ob man das gut finden soll oder nicht, das wäre schon dann auch interessant. Und man achte auf das Datum, also 6.5.2015. Es war jetzt nur wieder in den Medien, weil es ja über Trump heißt ja, oh Gott, und NATO, und wir müssen jetzt eigene Armee aufbauen und tralala. Also, dass es irgendwie als neues Thema in die Medien kommt, aber im Endeffekt 2013 war es, wo die niederländische Armee der deutschen Armee beigetreten ist, zu 2/3, großer Teil der polnischen Armee sind auch so in der deutschen Armee beigetreten. Also sozusagen, das läuft schon sehr lange. Also das ist irgendwie so, ich bin immer wieder erstaunt, dass es Neuigkeiten sind, dass das gemacht wird. Also, wir bekommen eine europäische Armee, keine Ahnung. Und ein Pentagon, super. Ich wollte schon immer ein fünfeckiges Gebäude haben. Ja. Das sollte ja mal eine Anschlussverwendung als Bücherei kriegen, das Original-Pentagon. Also ich finde dann aber, sollten wir es Avengers-mäßig machen und unser Hauptquartier fliegt. Ja, Mann. Das wäre doch so geil. So ein Zeppelin, der einfach überall da ist, alles sieht. Ja, genau. XCOM 2-Style. Und wenn irgendwo eine Krise ist, fliegt das Ding dahin und dann schiebt es die Merkel raus und die sagt, wir schaffen das. Ja. Hier, die EU, die macht relativ viel Entwicklungshilfe an vielen Orten, gibt da relativ viel Geld aus. Und wir tun jetzt, 450 Millionen waren es, glaube ich, was wir jetzt in Libanon halt reinstecken. Und die Zukunft wird dann so aussehen, dass man dann mit dem Libanon auch vereinfachtes Visum für die Zukunft macht, dass Migration einfacher fällt. Wir haben dasselbe ja mit Tunesien und wir wollen ja da Staaten unterstützen, die an den EU-Außengrenzen sozusagen liegen, damit nicht noch mehr Failed States um uns herum entstehen. Und da kriegen wir dann auch wieder mehr libanesische Migration. Interessant am Libanon ist ja, dass es so eine Steueroase ist und dass dort ein saudischer Prinz verhaftet worden ist, der 3,5 Tonnen Amphetamin an den IS liefern wollte, dort verhaftet worden ist und dass ein Großteil der salafistischen Szene in Deutschland stark auf Geld, was über den Libanon nach Deutschland kommt, angewiesen ist und dass seitdem wir die Flüchtlingskrise haben, gegenüber von Flüchtlingseinrichtungen ja auch sehr stark Gebäude aufgekauft werden mit Geld aus dem Libanon. Also das ist schon interessant. Ha, 400 Millionen. Ich hatte es nicht mal richtig im Kopf. Ja, und aber man tut sozusagen auch Libanon selber unterstützen, damit, wenn die jetzt die Syrer unterstützen, damit das halt alles relativ gesichert dort abläuft. Also humanitär machen wir was. Ja, so sieht das aus. Die Russen sind böse. Habt ihr das gewusst? Ja, ich habe gehört, das sind alles fiese, fiese Halunken. Was ist mit Russen hier? Was? Stopp. Also Anwesen ausgeschlossen. Eingenommen. Блядь, Крым, Россия, сука, блядь. Твою мать, сука. Ja, mit der Annexion von der Krim läuft es nicht so gut. Und man steht hat einfach, da steht einfach auf diesem Plakat: Krim, Russland für immer. Ja. Das ist ein schönes Bild hier, glaube ich. Ja. Pipi-Bilding, Alter. Nee, aber ich weiß, ich Kritik an russischen Besatzungsbehörden. Ja, keine Ahnung. Also Tötung, willkürliche Inhaftung und Folter. Ja. Da abgreift es mich vor, weißt du, da. Keine Ahnung, das ist halt so, du tust irgendwas besetzen, sei das jetzt Krim, Afghanistan, was auch immer, den Norden Syriens als Türkei, und es gibt schwere Verstöße gegen humanitäre Grundlagen. Ja, wow. Wer hätte das vorhersehen können? Carnifex meint im Chat gerade, dass der Putin eigentlich die perfekte PP-Haltung hat. Ja, das hat er nicht Unrecht mit. Das war schön, ein schönes Foto. Entweder das oder PP hat die perfekte Putin-Haltung. Ja, eins von beiden. Sehr schön beobachtet. Ich könnte mir vorstellen, dass Putin das da mit Absicht macht. Ja. Das stimmt wahrscheinlich auch gar nicht, was hier OPEX gerade gesagt hat. Die stimmt wahrscheinlich in Wahrheit. Feels good, man. Oh. Das ist die beste Story, die ich seit längerem gelesen habe. Die aber schon älter ist. Flüchtlingsheim, oh, das habe ich auch mitbekommen, ja. Ach, das ist ja aus dem April schon, okay. Ja. Ach so, hatten wir nicht aber auch halt schon mal so, geredet? Das kommt mir jetzt auch so bekannt vor, jetzt wo ihr es sagt. Ich schau mal kurz in unseren Quellen nach. Wiederholen wir uns etwa. Das ist unmöglich. Willkommen bei den Weltraumaffen mit Demenz. Ja. Einmal mit Profis. Auf jeden Fall der SPD-Mensch da, der hat ein leerstehendes Flüchtlingsheim, was übertariflich bezahlt wird. Und er meint, dass das cool ist. Da hat ein Politiker eine Firma gegründet, die Flüchtlingsheime unterhält. Was dabei interessant ist, dass er ja als Lokalpolitiker schon auch schon vor der Flüchtlingskrise, wie sie die Medien erreicht hat, da bereits informiert worden bist, dass man ein Kontingent hatte von 1%, was an Bevölkerung dazukommt. Also wir bekommen Flüchtlinge und etwa 1% der Bevölkerung, die in deiner Stadt oder in deinem Dorf leben, wird an Flüchtlingen dazukommen. Und interessant ist, dass das ja nicht unbedingt in der Gesellschaft schon bekannt war, aber dass sozusagen die Lokalpolitiker bereits vorab davon informiert waren und dass man dann natürlich eine Firma gründen kann, um da Geld abzugraben. Also, ja. Und da kann man dann Flüchtlinge unterbringen, die in Wirklichkeit Kämpfer des Islamischen Staats sind, oder was? Ja, genau. Hey, Moment, was sehe ich denn da für eine Überschrift? Das hört sich aber rassistisch an. Ja. Absolut. Also man hat ja auch nicht hervorsehen können, dass unter den Flüchtlingen auch Terroristen sind, weil das wäre ja absolut rassistisch, wenn man sowas behaupten würde. Das ist ja nicht so, dass das schon seit einem Jahr vorgewarnt wird, aber nein, der BND hat es jetzt auch gerafft. Das ist von den Hobbyjournalisten der FAZ, ne? Also falls Frau Lemke uns gerade zuguckt. Ja. Na gut, aber man muss auch dazu sagen, wir halten nicht besonders viel von der FAZ. außer der einen Bastion bei FAZ Blogs. Ja, genau. Auf die wir alle schwören. Ich meine, das Ding ist halt auch immer was, wenn die Leute sagen, Flüchtlinge, das hat nichts mit Terror zu tun. Und nichts hat mit nichts zu tun. Ich frage mich dann immer so, also wir haben ja viele Leute aus Europa, die sich dem IS angeschlossen haben. Und der IS ist ja ein internationalisierter Bürgerkrieg, wo du ausländische Regierungen hast, die sozusagen einen Bone in dem Game haben, in einem Bürgerkrieg, und B, hast du einen Haufen Kämpfer aus dem Ausland. Und wenn du jetzt über 600 Leute aus Deutschland hast, die sich dort anschließen, du kannst ja da nicht sicherstellen, also die für den IS kämpfen, du weißt ja dann nicht, sind jetzt davon 500 tot oder 400 oder 200, das weißt du ja nicht. Und irgendwann haben die ja auch keine Lust, da weiterzukämpfen oder wollen auch einfach mal einen Heimaturlaub machen. Und was besser eignet sich denn da, wieder nach Deutschland zu kommen, wie zu sagen, oh, ich habe meinen Pass gerade verloren, ich bin Flüchtling. Und wir haben ja auch schon in Deutschland Verurteilungen für Leute, die sich einer ausländischen Terrororganisation angeschlossen haben. Wir haben auch von der Bundeswehr 20 muslimische Mitbürger, die sich, nachdem sie eine Ausbildung beim Bund genossen haben, sich dem IS angeschlossen haben. Aber wenn man sagt, dass Flüchtlinge und Terror, dass irgendwie so eine leichte, also dass es ein bisschen zusammengehört, nicht übertrieben, nicht alle, die da kommen, sind Terroristen, aber dass es da schon einen Kausalzusammenhang gibt, dann ist man ja sofort in der rechten Ecke. Aber niemand, der sich tatsächlich mit dem Thema beschäftigt oder auch direkt den Staat berät, also Thinktanks oder so, stellt das ja in Frage. Das ist noch nicht mal das, ist einfach schon, dass man, wenn man die Idee einfach im Kopf hat und sie ausspricht, dass aus einem Land, wo gerade der IS ist, der IS hier rüberkommen könnte, das ist einfach ziemlich plausibel ist, weißt du, dass das schon kriminalisiert wird. Ja, dazu hatte ja Wolfgang Bosbach damals gesagt, dass also im Innenausschuss des Bundestages davon ausgegangen ist, dass es nicht passieren wird. Dass also sich in diesem Flüchtlingstreck keine Terroristen da irgendwie aufhalten werden. Bataclan. Ja. Bataclan. Man spricht derzeit von etwa 3.000 bis 5.000 Heimkehrern, die zurück nach Europa kommen werden. Und man spricht davon, dass man bereits 50 aktive IS-Zellen in Europa hat. Das ist sozusagen das, was die Geheimdienste, das, was Europol sagt, also das, was die seriösesten Quellen, die du zu dem Thema finden kannst, sagen. Und wenn dann jemand herkommt und sagt, ja, aber Europol, die sind doof, dann sage ich, nee, ich habe keine Lust auf Diskussion. Also Europols Zahlen kann man halt dann auch nicht mehr ankreiden. Also das ist irgendwann dann auch noch einfach nur noch lächerlich. Und ich meine, der Prozentsatz an Gefährdern, der ist natürlich sehr, sehr gering. Aber einfach nur per se zu sagen, da ist nichts, ist einfach nur realitätsfremd. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Homöopathie. Ja. Ja, ich weiß noch ganz genau, dass sie nach diesen Terroranschlägen von Paris alle gesagt haben, dass das ja alles Franzosen waren. Mhm. Das war das Narrativ damals. Ja, nee, das hat ja nichts mit der Flüchtlingskrise zu tun, weil das waren ja alles Franzosen. Das hat auch nichts mit dem Islam zu tun, weil das waren ja alles Franzosen. Ist in Deutschland dann nicht mehr so gut gelaufen bei dem Fall mit der Axt und der Bombe bei dem Musikfestival. Ja, aber das war ja nur einer, der ein Verwirrter, der armes Opfer der widrigen Umstände. Das vom Koran verwirrt halt. Also ich würde mich nur wundern, wenn es dann irgendwann die Berichterstattung, also weißt du, Geschichtsbuch steht dann drin, 1939 Gleiwitz tausende von geistig verwirrten Deutschen überqueren eine Grenze, die man nie hätte ziehen dürfen, weil wir alle Europäer sind. Weißt du, das ist so diese politisch übertriebene Korrektheit, wo du den Leuten Eigenhandlungen aufgrund von ideologischer Motivation absprichst, wo du dann einfach nur sagst, sie sind halt krank. Nee, und für mich ist auch einfach, Europäer ist, wer die europäischen Werte hochhält und nicht, wer in Europa wohnt, aber weiter irgendwie an den steinzeitlichen Riten irgendwie seiner Väter festhält. Ja, und hier haben wir an Buben, der sich in Flüchtlingsheime reinhockt und da sind die Situationen nicht ideal und der Terror unterwandert unsere Flüchtlingsheime. Also, dass du dann Flüchtlinge hast, die dann sozusagen der christlichen Minderheit innerhalb des Flüchtlingsheims Probleme bereitest. Und er meint auch, dass halt, also A, Kritik nach außen, Kritik nach innen, also er geht da differenziert hin. Er hat das sozusagen an alle Kritikpunkte, Behörden, Bürger, Flüchtlinge, also ist schon ordentlich so. Und ich frage mich immer nur so, in einem Flüchtlingsheim, du hast wenig Platz, du bist aufeinander gehängt, etc. Ich kann verstehen, dass es emotional nach der Flucht jetzt nicht unbedingt einfach ist, sich dort aufzuhalten. Jedoch, wenn du dann wirklich dich drum streitest, dass der eine jetzt Christ ist und der andere nicht Christ und du Schwule verprügelst und man extra schwulen Flüchtlingsheim machen musste, weil die so viele Probleme hatten, da frage ich mich dann, okay, du flüchtest vor einem Bürgerkrieg und du bringst deine Einstellung, die dort zu Konflikten geführt hat, mit hierher. ja, Syrien haben viele ausländische Staaten auch ihr Interesse, wie das dort weitergeht und ausgeht. Aber generell dieser Sprengstoff, wie der Bürgerkrieg anfängt, dieser Sprengstoff in den Köpfen, das ist halt das, was man dann mit sich umträgt. Und ich habe da keine Lust drauf, dass du dann deinen dämlichen christlichen Freund oder deinen dämlichen atheistischen Freund dumm anlaberst, weil cause couffant. Also es ist scheiße. Also ich weiß nicht. Skammlich. Die Standard-Ebel-Analyse. Scheiße, weil ich weiß nicht. Ja, Mann, ich weiß nicht, Mann, weißt du. Ja, weiß ich. Ja. Aber weiß das, dann könnten die das schreiben. Und das neues Deutschland ist natürlich die Wiege der Objektivität. 850 Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Wie sich die Zahl jetzt genau zusammensetzt, bin ich mir jetzt nicht so richtig sicher. Ja, das Einzige, aber was hier drin halt steht, war irgendwas mit, was war's hier? Feuerwerkskörper, genau, ja. Könnte es vielleicht sein, dass die ihre Liste von der Amadeo Antonio Stiftung beziehen? Wenn das mit dem Feuerwerksköpfer das ist, worüber die vulgäre Analyse geredet hat, dann ist da ein Feuerwerkskörper vor einem Flüchtlingsheim auf der Straße losgegangen. Also irgendwie ein A oder B oder D oder C Böller. Das ist Haram. Das ist Haram, ne? Ich finde es völlig idiotisch, überhaupt auf irgendjemand oder irgendwas einen Böller zu werfen. Ich glaube, der wurde nicht mal auf jemanden geworfen. Egal, auch als Mittel der Angstverbreitung finde ich das komplett für einen Arsch. Also ja, das ist keine Kultur. Und 80-100% falsche Daten dabei, ja. Antonio Stiftung. Ja, Kriegsverbrecht. Wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, haben wir auch schon Verurteilungen so mit Heimkehrern und Das Ding ist halt, du hast in Syrien halt zurzeit aktiv über 1200 Rebellengruppen. Was häufig in den Medien erwähnt wird, ist ja die Freie Syrische Armee, Al-Shabaab, Al-Sham und unübersichtlich ist das bis zum Geht nicht mehr. Also wenn jemand den Bürgerkrieg dort erklären möchte und dir das nicht erklärt, dass das absolut unübersichtlich ist, wer was macht, dann haben sie keine Ahnung, wovon sie reden. Aber ich fand es nur interessant, dass hier sozusagen von der FSA Leute verurteilt werden, die ja für die Demokratie sein sollen und aber Kriegsverbrechen dann machen. Das ist ja fast, als würde man einer Stasi-Mitarbeiterin einen Orden verleihen. Genau, ja. Das Bundeskriminalamt. Ja, nee, der Bund Deutscher Kriminalbeamter, so. Nicht das BKA selber. Aber ja, für ihre Zivilcourage gegen rechts. Na gut, also sagen wir es mal so, ich hätte prinzipiell nichts dagegen, dass ein ehemaliger Stasi-Mitarbeiter einen Orden verliehen kriegt, aber ein ehemaliger Stasi-Mitarbeiter, der einen Orden verliehen kriegt dafür, dass er Überwachungsarbeit vorantreibt, ist genauso, als wenn man einem ehemaligen Nazi einen Orden dafür kriegt, dass er ein jüdisches Krematorium betreibt. Das ist schon bitter. Es ist so, Warum ist das ja nicht alles so rot und schwarz und weiß, was ich hier mache? Keine Ahnung. Gute Frage. Ist das ganz schön subtil? Ja, auf jeden Fall. Besonders deutlich war im vergangenen Jahr der Zuwachs bei den rechtsextremistischen Straftaten. Die Anzahl der Angriffe auf Flüchtlings- und Asylunterkünfte hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verfünffacht. Naja. 9 von 10 dieser Gewalttaten waren nicht existent. Genau, würde ich auch mal sagen. Oder zumindest nicht unbedingt rechtsmotiviert. Sag mal, wer hat die eigentlich bei dem Logo beraten? Ja, das ist im Endeffekt das SED-Logo. Ja, oder Inkshock. Mit Photoshop, ey. Unglaublich. Ich meine, wie kann man so blind sein, dass man Logo dahin klebt? Ich kann das SED-Logo noch gar nicht. Ja, Inkshock, beziehungsweise ruf auch nochmal das SED-Logo auf, wenn du kannst. Ja, klar. Also, Das fällt mir jetzt so irgendwie, ich gucke da die ganze Zeit hin und frage mich, was mich stört, aber jetzt weiß ich's. Ich meine, wie doof kann man sein? Ja. Die haben es mit Händen. Oh. Ja, dann nehmen wir einfach die Hände. Sad. Ja. Bad Meme Magic. Von der Ideologie her. Müsste man eigentlich auf jeden Fall was machen. Netz gegen Nazis und das Ingstock-Logo nebeneinander als Meme. Was ist das eigentlich bei Netz gegen Nazis? Das sind schwarze Hände, die sich einander geben und darin sind rote Hände, die sich... Nee, das sind weiße und dann rote. Das heißt, dass die Afrikaner größer... Nee, die Weißen haben größere Hände als die Ureinwohner. Oder das sind Amerika. Die Daumen. Und die Daumen geben sich gegenseitig die Hand. Die Daumen geben sich die Hand? Ja. Du weißt doch, so ein Homie-Griff. Das passt nicht so semantisch. Check das aus, Tufi. Ja, das soll wahrscheinlich eine Parabel sein auf die Art und Weise, wie sie die Natur irgendwie. Oder ist es eine Anspielung auf den Film Alien? Die Hände haben weitere Hände. Oh mein Gott. Schon merkwürdig. Ja, das sieht nach Abel aus. Kurz AFK steht da, glaube ich. CIA okay. Study of Covert Aid Fueled Skepticism about Helping Syrian Rebels. Also der CIA sagt, das ist vielleicht nicht so schlau, diesen ganzen unkontrollierbaren Splittergruppen da einfach Kohle und Waffen in die Hand zu drücken, nehme ich an. Und Ausbildung. Also man hat ja da sehr lange Leute ausgebildet. Und es gab eine interne Studie vom CIA, dass das selten ein gutes Ergebnis hat, also selten sozusagen den Regime-Change bringt in die Richtung, die man haben möchte und in der Regel eigentlich eher schief läuft. Und ja, man hat ja in Syrien sehr, sehr viel ausgebildet und sehr viel hingeschickt. Also man hat ja von Saudi-Arabien Geld angenommen, um dann sozusagen moderate muslimische Menschen, die wir durchaus eigentlich auch als Dschihadisten bezeichnen können, aber halt so ja moderate Rebellen auszubilden. Und das war zu dem Zeitpunkt war halt ein Ableger von der Al-Qaida und Al-Nusra. Die haben sich dann auch nochmal umbenannt. Nachdem sie sich umbenannt haben, hat man gesagt, okay, die Rebellengruppe kennt man noch gar nicht und die bildet man jetzt dann auch mal aus. Und man hat eigentlich in Jordanien, also zur jordanischen Grenze von Syrien, hat man einen Ableger von der CIA ausgebildet. Also, und da gibt es auch von Veteranen, die haben dann ein schönes Online-Magazin, gibt es auch einen Artikel dazu, wo drei Spezialeinheiten Leute halt erschossen worden sind von halt einem, den sie ausbilden wollten. Und ja, also um da nochmal den Haken zu finden zu dem User, der bei uns den Channel kommentiert hat, Hillary und Obama, das wäre das Gute für die Welt. Und Hillary und Obama haben im Syrien-Konflikt eine Ablegergruppe, die sich umbenannt hat, von Al-Qaida mit Waffen und Ausrüstung ausgestattet. Also das ist so, ja, ich war ja auch damals Ahnung. Schon so, dass also, Obama ja, als das losging mit Syrien, hat er ja den John McCain da irgendwie als Sonderbotschafter irgendwie hingeschickt. Und der hat sich dann ja fotografieren lassen mit so ein paar grinsenden demokratischen Kräften, sogenannten. Und da ist ja hinterher aber rausgekommen, dass das auch irgendwelche Al-Qaida-Leute waren. Ja. Und das war ja dieses Ding, wo sie im Wahlkampf Palin immer gemeint hat, dass irgendwie Obama würde sich mit Terroristen abgeben, ne? Immer dieses Palin around with terrorists. Und dann hatten sie halt dieses lächelnde Foto von John McCain da neben richtigen Terroristen. Ja, und das ist halt so, ich weiß nicht, ich finde es halt nicht unbedingt gut, wenn wir Leute von der Al-Qaida, also von dem Ableger von Al-Qaida ausbilden und Waffen geben. Ich finde das eine dumme Idee. Ich bin ja auch kein Experte. Das ist aber hier ganz schön, also ob du damit auf lange Sicht dich durchsetzen kannst mit dieser abwegigen Meinung, das ja. Weiß ich auch. Und Hasnain Kasim kenne ich ja eher als Apologeten der anderen Seite. Ja. Der hat aber einen coolen Namen, Pervez Hoodboy. Ja, und der hier, also in Es gibt natürlich auch kritische Stimmen innerhalb der muslimischen Gesellschaften, die meinen, vielleicht ist es nicht so gut, was wir machen. Ich meine, generell wäre ja in Sachen Überbevölkerung so Scharia schon auch gut, weil da viele Menschen immer davon sterben. Aber sterben nicht so viele, wie geboren werden, Junge. Ja, das ist halt das Problem. Also ja, und der Atomphysiker hier, der hat halt so seine eigenen Ideen, wie jetzt eine muslimische Gesellschaft unbedingt aussehen soll und redet halt davon, dass halt... Der Chat weist gerade auf das Datum des Beitrags hin. Das ist also auch schon ein älteres Ding, das auch klar ist. Also da sind einige Sachen noch nicht passiert, die heute unsere muslimischen oder einen Blick auf die muslimische Gesellschaft prägen. Was ich auch lustig finde, ist hier dieses Bild von dem Atompilz. So muss es aussehen, wenn es fertig ist. Ja, und was viele nicht wissen, also über den Iran-Deal hat sich ja Saudi-Arabien entschlossen, Atomwaffen von Pakistan zu beschaffen. Also, weil Dr. Trump auch sehr in der Kritik stand über, der will sogar, dass Saudi-Arabien Atomwaffen bekommt. Das Ding ist, wenn Saudi-Arabien sich eigenständig dazu entscheidet, Atomwaffen zu erlangen, dann ist es ja mit der Proliferation, also weil man sich darum kümmern möchte, dass Atomwaffen sich nicht weiter verbreiten, nicht so gut. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn Saudi-Arabien das umsetzt und sich dann wirklich Atomwaffen kauft, wie will man die denn davon abhalten? Komplett Boykott? Boots on the ground? Ich weiß nicht. Also da kann man sich überlegen, was passieren würde. Ich könnte mir vorstellen, dass Israel das ein oder andere dazu sagen würde. Ja, also es ist halt so, ich so richtig gut sieht es halt dort unten in der Region nicht aus. Also ich weiß nicht. Aber ja. Ich muss immer wieder an meine alte Cyberpunk-Rollenspielrunde denken und an die Golfschmelze, die in dem Regelbuch dazu vorausgesagt wird. Naja, das top Shadowrun noch. Shadowrun hat doch in den Europakriegen unter anderem die Ausrufung eines europäischen Kalifats. Oh, war nicht schlecht. Aber zumindest wenn das, ich weiß nicht, ob das schon immer Canon war, aber ich nehme das mal an. Die Rollenspieler und die Nerds haben schon immer die Welt beherrscht, verstehst du? Die wussten das damals alles schon. Das ist eine rechte Brigade. Der Faschismus ist zurück und er spielt Cyberpunk. Oh mein Gott. Absolut. Der Faschismus hat einen großen Spieltrieb. Ja. Oh. Und Kunstfreiheit natürlich. Kunstfreiheit wird beim Faschismus auch groß geschrieben. Alter. Ja, und hier verabschieden wir uns von der Lies-Kampagne. So wie es aussieht. Ja, Lies. Der edle Koran auf Deutsch hat sich auskurant. Ja, die haben ja irgendwie von den Deutschen oder von den Bundesbürgern oder einfach von Leuten, die aus Deutschland zum IS gereist sind, waren ja über 150 über diese Kampagne angeworben, also dort. Da frage ich mich auch wirklich, bei welchen Menschen funktioniert sowas? 150 Leute zu finden, die von jetzt auf gleich sich entscheiden, irgendwie nach ein paar Monaten, die sie mit dir verbracht haben und deiner Indoktrination in den Krieg zu ziehen. Das sind die Cues sozusagen, die du aus dem muslimischen Glauben nimmst. Also du hast ja sozusagen fragwürdige Elemente innerhalb vom Islam und du kannst mit diesen Cues, die du dann ideologisch aktivieren tust, in Anführungszeichen, dauert es etwa so ein halbes bis ein ganzes Jahr, bis du jemanden so weit hast, dass er in Dschihad zieht. Okay, aber dann funktioniert das halt im Endeffekt auf den gleichen Mechanismen auf dem gleichen Niveau wie die Kreuzzüge. Ja. Also weiter ist das noch nicht im Endeffekt. Also du kriegst das Seelenheil dafür angeboten und weil du so beschränkt bist, glaubst du das ab einem gewissen Punkt oder was? Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Genau, also das ist... 16, 64, also die Leute glauben wirklich, dass sie eigentlich so eine Weltherrschaft aufstellen können. Ja, die glauben das wirklich. Das Ding ist, dass ja in Dschihad zu ziehen eine Win-Win-Situation ist. Dein Glaube kommt voran, Win, oder du stirbst für deinen Glauben, kommst ins Paradies aus, auch Win. Und wenn du dann sozusagen salafistisch geprägt bist, dann ist es sozusagen einfacher, dich zu aktivieren. Und wenn du halt nicht so arg salafist bist, muss man halt dann noch sozusagen Vorarbeit leisten, was dann so Verbände wie LAIS dann selber jetzt auch nicht mehr wirklich macht, sondern sozusagen der Verband, der eine Stufe drunter steht, der dann sozusagen einen stark konservativen Islam predigt. Und dann kommt eine LAIS-Kampagne, die ja auch nicht ewig kommen kann, laufen kann, weil ja dann der Verfassungsschutz auch irgendwann kommt, die ist dann zeitlich orientiert, um sozusagen unter den stark Konservativen dann die Leute zu rekrutieren. Und für dich ist es natürlich ein Win-Win. Und interessant war bei diesen Razzien jetzt hier, dass die Frau Üsogus, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, die ja das mit der Kinderehe auch verteidigt hat, dass es ja auch um Frauenrechte geht, wenn man die Kinderehe erlaubt. Sie hat halt in Bezug auf diese Razzien, meinte sie, dass man ja jetzt nicht hier willkürlich irgendwie Muslime verfolgen soll und also die ganzen Hausdurchsuchungen, das ist ja jetzt eher nach Augenmaß und das geht ja nicht und hin und her. Und kann sein, dass sie jetzt damit meinte, dass das kein genereller Trend werden soll, einfach überall bei Muslimen Hausdurchsuchungen zu machen. Aber wenn sie sich jetzt speziell auf diese Operation mit der LAIS-Kampagne bezogen hat, ist es schon sehr fragwürdig, wie man sowas verteidigen kann. Also das ist dann wie, wenn du vom NSU Hausdurchsuchungen wegen NSU-Skandal hast und man dann sagt, man kann ja jetzt nicht einfach nur bei allen Nationalisten und Neonazis Hausdurchsuchungen machen. Also so in etwa ist das von der Tragweite, von der Aussage. Ja. Ja, ich meine, wir hatten ja auch schon die Gegenprobe in dem Fall wieder. Ne? Wir hatten ja schon diese Reichsbürger-Sache mit den Waffen, wo es dann hinterher ja auch so umgedeutet wurde, als wäre das jetzt irgendwie der Endkampf oder so mit Deutschlands schlimmsten Feinden. Ich meine, weißt du, wenn man so Nachrichten liest, man nimmt die dann auch immer größer wahr. Es ist halb so schlimm, wie man denkt. Es ist größer, wie die Medien es darstellen. Wenn es um Muslime geht, ist es ein bisschen kleiner, wie sie es darstellen, wenn es um unsere eigenen Idioten und Spinner geht. Aber wie soll ich sagen, wenn ihr euch jetzt das anschaut oder anhört, lasst euch davon auch nicht verrückt machen. Es ist halb so schlimm, wie man denkt. Aber sozusagen mehr darüber informiert zu sein, ist sozusagen der erste Schritt, das besser einschätzen zu können. Ja. Man hat es halt einfach quasi auf dem Schirm und dann hat man das Gefühl, ab einem bestimmten Punkt, dass das echt so einen großen Wert hat und über alles und so eine Stelle hat, aber Man soll sich nicht verrückt machen lassen, das meine ich, weißt du, das ist so, ja. Der Maas, der will jetzt Facebook noch mit mehr Beschwerden überziehen, weil natürlich, nachdem die Medien nicht erfolgreich Clinton zur Siegerin machen konnten, wundert man sich jetzt, dass die Menschen eigenständige Meinungen in sozialen Medien von sich geben. Und da will jetzt der Maas das Programm beschleunigen, um in Facebook Inhalte zu löschen, rauszunehmen und dass Facebook eine eigene Redaktion haben soll, damit man bestimmte Artikel komplett rausnehmen kann. Und der Maas möchte jetzt sich nicht so lange Zeit lassen, weil wenn jetzt Clinton gewählt worden wäre, dann würden unsere eigenen Eliten jetzt nicht nervös werden. Aber da Trump gewählt worden ist, wird unsere eigene Elite nervös und der Maas möchte sozusagen einfach diese Meinungsmache, die unsere Medien machen, er möchte ihnen wieder ein bisschen mehr Macht geben und über die Einschränkung von Facebook hast du dann wieder deine Deutungshoheit wieder ein bisschen stärker, damit die Volksmasse auch die richtigen Parteien wählt. Ja, aber ich mache mir keine Sorge, weil es geht in erster Linie um strafbare Äußerungen. Natürlich. Auf jeden Fall. Bestimmt. Soziale Verantwortung der Plattform. Bei welchen anderen Sachen werden Zeitungsverlage auf die soziale Verantwortung ihrer Plattform hingewiesen, weil es Pornoverlage gibt? Oder ich weiß, also seit wann schreiben wir irgendwie einer ganzen Wirtschaft vor, was sie zu tun hat? Das war eigentlich immer Gift. Also ich weiß, wie wir das mit dem Internet unter Kontrolle bekommen. Ja, wir tun einfach den Typen verklagen, der HTML erfunden hat, der als erstes die Programmiersprache geschrieben hat. Das war bestimmt auch ein Nerd. Und dann soll der das mal alles... Das ist doch Hass. Das H in HTML steht für Hass. Genau. Das ist Hass Text Markup Language. Und ich meine, weißt du, das Interessante mit diesem Hass, ja, man muss bei Salafismus und so Kram oder bei so richtig krassen Neonazi oder so Urkommunisten, da muss man ja schon dahinterher schauen. Aber was ich immer so interessant finde, ist, wenn die Leute sagen so, ja, Hass hier, Hass dort, ja, wir brauchen eigene Infrastruktur, um eine Extremisierung von Muslimen zu verhindern, also diese Radikalisierung. Da brauchen wir eigene Infrastruktur, die jetzt auch mit geschöpft wird. Und dann zu sagen, dass da nichts mit nichts was zu tun hat, ist halt auch irgendwie, ich weiß nicht. Also das Internet wird nicht mehr so lange frei bleiben. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Also das ist wie Facebook, das wird genauso müde und platt werden wie der normale Fernseher. Und dann wird es eine neue Plattform geben und dann geht der Spaß von vorne los. Das ist Ministerium für Wahrheit auf jeden Fall hier. Unrichtige Veröffentlichung sein, also nicht rechtswidrig. Ja, aber ja. Das stimmt doch. Unrichtige Veröffentlichung, ich meine, gehen die dann auch gegen die ganzen, diese ganzen Scam-Sachen endlich richtig vor? Wo ja. Dir dann irgendwelche 2 Millionen am Tag kann der und der verdienen oder das. Ich glaube, das ist gefährlicher als Leute, die ihre freie Meinung im Internet sagen. Aber darum geht es nicht wahrscheinlich. Und vor allem, was ist denn Phase, wenn das ein Staat macht? Also es gibt mittlerweile veröffentlichte CIA-Dokumente aus den Staaten, wo sie halt darauf eingehen, dass gegen Ende des Kalten Krieges der CIA sozusagen Verschwörungshainis animiert hat, über UFOs zu schreiben, weil man halt sozusagen den Eindruck erwecken wollte, dass das alles irgendwelche geheimen Superwaffen sind und sozusagen aktiv Geld ausgegeben hat, um das UFO-Phänomen groß zu machen in den Staaten. Und das ist halt CIA-Geld gewesen, was da in so wortwörtlich Verschwörungstheorie, UFO-Sichtungs- Zeitung reingesteckt worden ist. Wenn jetzt der Staat selber auch gegen Lügen vorgeht und aber auch selber Lügen in die Welt setzt, das macht doch einfach nur alles komplizierter. Also es ist einfach nur so hirnverbrannt. Also ich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, die Löschungen funktionieren jedenfalls schnell, wenn Institutionen wie Jugendschutznet in Klammern eine staatsfinanzierte GmbH den Inhalt melden, nicht aber Nutzer sich beschweren. 91% der berechtigt gemeldeten Inhalte wurden gelöscht. Fadenscheinige Begründungen führen zu Verzögerung zum Nachteil der Opfer. Okay, können wir uns alle darauf einigen? Fadenscheinige Begründung, was soll das denn sein? So, meine Oma hat das geschrieben und die ist inzwischen verstorben, oder was? Ja. Ich bin dafür, wir machen jetzt, die Regierung macht jetzt ihr eigenes Facebook mit Blackjack und Nutten oder was auch immer die haben wollen und dann halten sie die Klappe. Ich sage ja, wir kickstarten dieses feministische Internet. Sie müssen aber unterschreiben, dass sie dann aus dem Echten rausbleiben halt. Und da ist alles voller Blumen und kleiner Hunde. Und niemand sagt jemals ein böses Wort. Ich gucke gleich nochmal nach, Hamburger Justizsenator Till Steffen. Wenn das mal nicht der war. Alle Männer sind Vergewaltiger. Nein, das ist er nicht. Das war der Vorsitzende der Hamburger Grünen, der das gesagt hat. Ja, das könnte ja auch sein, aber ich meinte jetzt eigentlich eher unser Freund aus dem Bundesrat. Einer, der uns mit Bundesrat und Bundestat zur Seite steht. Aus der Nein-heißt-Nein-Debatte? Oder was? Genau, den meine ich, Till Steffen. Ja. Das ist, wenn wir dann sagen, streichel mich am Kopf oder streichel mich da, aber nicht da, wo du mich gerade streichel. Der Herr mit Zitat, jeder noch so gut erzogene und tolerante Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger, Punkt, auch ich, Punkt, Zitat, Ende. Das ist Michael Gwoscht oder so spricht man. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall ist das der Herr. Das ist Till Steffen gewesen. Ach ja, hier, Redebeiträge im Bundes. Ja. Also auch hier haben wir wieder diese Verbindung. Kannst du das Bild nochmal zeigen? Die gleiche Verbindung, die wir auch beim Europarat und so gefunden haben. Immer cool, das Gleiche mit Hate Speech und Frauenrechten und Sexualstrafrechtsreform und so. Immer der gleiche Scheiß. Think about the women. aus dessen Haus die Beschlussvorlage zur Hassrede stammt. Er machte eine bessere Kooperation der Plattform mit den Strafbehörden an. Fadenscheinige Begründungen führen zu Verzögerungen zum Nachteil der Opfer, sagte Steffen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Finde ich gut. Wir müssen endlich gegen Hass im Netz vorgehen und weiterhin Rebellen in Jordanien trainieren. Damit der Hass aus dem Netz kommt. Hasskriminalität, ey. Ach. Ich hab die. Was hat einer über Facebook am Hijab gezogen? Ja, gelesen? Nee, ich habe nicht gelesen, aber okay. Steinmeier, keine Ahnung. Ich habe nur Überschriften den Absatz gelesen. Ja, das ist auf jeden Fall das, worüber sich die Leute natürlich jetzt aufregen. Ich mich auch über diesen Kram, dass der Steinmeier den Trump irgendwie als Hassprediger bezeichnet hat. Ja. Das irgendwer gelesen. Die AfD ist furchtbar. Und jetzt wisst ihr es auch. Ja. Ach, keine Ahnung. Ja, diesen komischen Kram habe ich auch mal gesehen. Schon gewundert, welcher Idiot das hier. Das ist hier US-Wahl 2016. Geh mal hoch. Was ist der Titel? Der Titel ist, ich dachte, ich mache mir jetzt erstmal Luft. Okay, im Netz warnt ein Deutscher die Amerikaner vor Donald Trump mit Verweis auf die Nazi-Zeit. Ich wusste jetzt nicht, dass die Zeit so weit nach rechts gerückt ist innerhalb von einer Woche. Ja. Er landet einen Hit auf Facebook und Twitter. Hier erklärt der Verfasser, wie er dazu kam. Aha. Ja, das ist ein ganz besonderer Mensch. Das ist auf jeden Fall total relevant auch für die Wahl. Ja, also ich finde halt diese deutsche Arroganz schon ziemlich heftig, dass du dir anmaßt, deinen eigenen Diktator mit dem gewählten Präsidenten von einem anderen Land zu vergleichen. Hey, aber ich bin eigentlich immer dafür, dass die Einzigen, die Nazi-Vergleiche machen dürfen, die Deutschen sind. Sonst ist es Cultural Appropriation. Ja klar, das ist deutsche Kultur, hallo, haltet euch da mal raus. Wichser. Ich finde es halt schon irgendwie einfach so anmaßend einfach, weißt du, so keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ja, guck mal, dieser Mann hier möchte anonym bleiben, um in seinem Beruf Reibungen mit den Klienten zu vermeiden. Ja, aber Anonymität im Internet hier und so eine Hasssprache, ne, hier Beleidigung von Leuten. Nee, das wäre ja viel besser, wenn man aufdeckt, wer das ist. Natürlich, weil nämlich die Identität der Person ja wirklich was dazu beiträgt, zum Argument, ne? Ja, ich sag mal, die Opfer, also, ne? Denk mal an die Opfer. Ich meine, wenn der nichts zu verbergen hätte, warum würde der das dann machen? Denk mal darüber nach. Pedro. Oh, jetzt hat mich gerade J.K. Rowling retweetet. Das war so nicht geplant. E-Fame. Ja! Ach Gott, ey. Ach ja, wo wir schon dabei sind, kann mir mal einer den Unterschied zwischen Retweets und Likes erklären? Likes sind auch Interaktionen, sind aber weniger prägnant, so im Sinne von, dass sie deine Message nicht weiter verteilen, aber Retweets verteilen deine Message weiter. Okay. Also ja, das zählt eigentlich alles als Interaktion und du kannst eigentlich mehr darüber erfahren, wenn du einfach auf jeden Post hast die Möglichkeit, die Statistiken anzusehen. Okay. Und zu machen. Ich mache immer einfach beides. Ich habe keinen Bock auf die Unterscheidung. Beides machen geht auch immer. Ja, hat das jemand gelesen? Ja, klagen auch nicht. Aber ja gut, das geht ja jetzt schon die ganze Zeit, eigentlich seit es Hartz IV gibt, ist das jedes Jahr wieder eine Meldung, dass ohne Ende Leute Recht bekommen von den Gerichten und wir unendliche Mengen an schwachsinnigen Prozessen führen, statt eine unbürokratische Regelung einzuführen. Statt einfach zu sagen, gut, wir machen das so, weil ich finde es auch immer so lustig, die Leute kriegen das Existenzminimum, aber das kann man ihnen auch noch beschneiden. Das finde ich irgendwie, also da hat echt jemand zu viel gesoffen während dem Gesetz und so wie ich VW-Aufsichtsratsräte, ja, Aufsichtsratsmitglieder kenne, nicht nur gesoffen. sondern auch alkoholfreie Getränke konsumiert, meinst du? Bestimmt. Auch, ja. Auch. Durch die Nase. Das hat jemand gelesen. Viele Bundesländer weigern sich zu zahlen. Ich weiß jetzt. Das ist alles Able, denke ich. Und Able ist gerade rauchen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber die letzten müssen halt nicht deine gewesen sein. Nee, das ist nicht von mir. Oder? Ist das von dir? Nee. Bist du sicher? Ja, ja, das ist Solanum, glaube ich. Oder? Nee. Nein. Ich habe diese Woche gar nichts reingepostet. Ich habe nur in unserer Twitter-Gruppe immer wieder, darüber müssen wir reden, darüber müssen wir reden. Nee, das ist auch nicht. Okay, ich hatte es schuld. Nein. Scheiß Rauchen, ey, ich hasse Raucher. Ja, das habe ich gepostet. Ich fand das wieder so, dieses sich öffentlich mit irgendwas solidarisieren und ich meine, hier wird wirklich ein Fall rausgegriffen, der auch zu einer Verurteilung geführt hat und alles, aber dieses Virtue Signaling geht mir so unsagbar auf. Außerdem, an der Stelle, das war ja dieses Ding, das hatten wir ja auch schon mal, da hat ja die Janice Fiammingo so ein Video drüber gemacht. Das war ja diese Sache, wo die beiden sich betrunken haben und er ist am nächsten Tag irgendwie auf ihr aufgewacht und er ist jetzt verurteilt wegen Vergewaltigung. Mhm. Ich wach ständig auf Frauen auf, na und? Passiert doch nichts. Die hat irgend so einen bekloppten Brief dann irgendwie geschrieben, den sie jetzt alle vorlesen, wo sie irgendwas vorwirft. Alle haben sich darüber aufgeregt, dass alle viel zu lasch mit ihm umgegangen sind. Und da habe ich sogar darüber beschwert, dass sein eigener Vater gesagt hat, das wäre nicht so schlimm. So als ob der auch irgendwie dann auf seinem Sohn rumhüpfen sollte wie so eine Feministin. Das, ich meine, gibt es Nachweise da wegen für eine Vergewaltigung? Gibt es da Nachweise zu? Nee, nicht wirklich. Es gibt also das, die Aussage der Frau, dass sie das nicht wollte. Ja, toll. Und der Sex ist wohl bestätigt. Aber weißt du, ich frage mich wirklich so, warum Feministinnen eigentlich so sehr darauf bauen und meinen, das sei okay, einfach so eine Kafka-Falle aufzubauen, anstatt wirklich mal was zu argumentieren und mal. Ja, wenn du derjenige bist, der sein Abendbrot mit der Kafka-Falle fängt, muss dir doch gut funktionieren. Da ist eine, der man nicht entgehen kann, doch am besten, oder? Ja, natürlich, okay, man kann den jetzt nicht Ineffizienz vorhalten, aber es ist doch schon schlecht, wenn man sich so etabliert und dann meint, ja doch, die Wahrheit sagen zu können. Und irgendwann verliert man halt einfach die Möglichkeit dazu, so, dann hat man halt voll. Ja, Twitter hat die tollen neuen Funktionen eingeführt. Jeder hat sich ja auch schon gesehen. Jeder sagt, dass wir Probleme mit Filterbubbles haben und deswegen führen wir das ein, dass man sie noch effektiver gestalten kann, was man denn nur in seiner Filterbubble wahrnehmen will. Wir haben dann eine personalisierte Suche und dann bist du auf Twitter und tust dann mit Menschen interagieren und tust die Worte blocken, die du nicht hören willst. Ja, also für euch Nicht-Twitteraner, es gibt jetzt so eine neue Funktion, dass man bestimmte Worte, wenn die vorkommen in irgendwelchen Tweets, dass man die dann nicht sieht. Ja, aber nur die Worte? Ja, nee, die ganzen Tweets. Nur die Worte, die werden. Ja. Was soll das bitte passieren? Das ist doch, das ermöglicht, das, beziehungsweise es wird auch nur noch beschleunigen, dass Sprache sich verändert. Und was ist, wenn wir da alle einfach wirklich über Pizza reden, wenn wir so Kindervergewaltigung meinen? Mhm. Ich will Pizza nicht in meinem Feed haben und unsere Pizza hat, muss ich entschuldigen. So. Ja. Warum muss ich gerade warum muss ich gerade an Pineapple-Pizza denken? Ja. Napel. Ja, das ist die große Umfrage, die uns endlich darüber aufklärt, wie die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, denken. Ich stelle mir das halt so vor, ich sitze in so einem Raum und dann kommen die Leute und man hat mir schon gesagt, die wollen dich irgendwie befragen und der Dolmetscher ist dabei und dann stellen die dir so Fragen. Was antwortest du da wohl? Ich will arbeiten, ich will toll sein, ich will Kalifat. Und wenn man dich irgendwas, ja eben, sowas fragt, was antwortest du dann? Ich meine, ja. Also so subjektiv gesehen, das, was ich gehört habe von Flüchtlingen, das hat mir zum Teil zu denken gegeben, aber ich weiß ja auch nicht. Dass meine Frau im Flüchtlingsraum mitgeholfen hat, hat ein Bekannter von ihr zu ihr gemeint, dass sie niemals, aber auch niemals alleine diesen Ort aufsuchen soll. Hm. Aus Gründen, die man nicht kennt. Also zum Beispiel hier 96% sind für Demokratie. Und die Deutschen, das sind nur 95%. Oh. Da können wir noch was lernen von unseren neuen Mitbürgern, was die Demokratie angeht. Okay. Mhm. Ja, wahrscheinlich haben sie Leute gefragt, wen würdest du wählen, wenn der Bundestagswahl wäre? Und dann haben sie gesagt, nicht die AfD. Und dann haben die gesagt, oh, dann wisst ihr offenbar, was Demokratie ist. Ja. Also ich würde gern die Studie selber noch sehen, kennen, aber ich habe keinen Link und nichts gefunden. Doch, die ist da verlinkt. Wieso? Finden Sie hier. Spätestens seit dieser Todesstrafe und in der Türkei und Erdogan, der meint ja, wenn das Volk es will, dann führe ich es wieder ein. Sollte man sich mal zu denken machen, ob wirklich es ein gutes Maß ist, dass man sagt, das, was demokratisch ist, ist immer auf jeden Fall gut. Also ich bin dafür, dass man Sackjucken als Krankheit anerkennt, für die man Marihuana und Bier verschrieben bekommt vom Arm. Und ich wette mit euch, ich werde dafür eine demokratische Mehrheit finden. Naja, also du musst das aber, also Sackjucken, das betrifft ja Frauen nicht. Also ich glaube nicht, dass... Ja, die mögen doch auch kein Bier und kein Marihuana. Ist doch okay. Ja, und für die Frauen kann ich mir das schon gut vorstellen, dass die Bier machen. Das ist ja Männerzeug, Bier und Marihuana. Und zum Hormonschwankungen ausgleichen. Zum Hormonschwankungen ausgleichen würde ich dann entweder Opiate oder es ist sowas wie Ecstasy empfehlen. Und dann könnten wir, weißt du, wären wir große Party-Nation. Nein, Quatsch. Drogen sind schlecht. Keine Drogen mehr. Drogen machen euch ja nicht klug. Eben, ach, die neue Suzy Grime. Ja. Nein, ich meine nur, weißt du, ich Demokratie ist nur dann gut, wenn die Leute das machen, was ich als Idealvorstellung habe. Leonid Schibanski bringt uns alle auf den Boden der Tatsachen zurück, indem sie an das Schicksal von Julia Schramm erinnert. Wie ein Freund von mir immer sagt, er möchte eigentlich eine Diktatur, wo er der Diktator ist. Ja. Das wäre die beste Regierungsform. Das wäre die beste Kennst du mich schon zweimal? Nee, nur auch wegen mir zeitlich begrenzt. Ja? Ich gehe auch nach 4 Jahren wieder. Ich räume nur einmal kurz auf. Und das meine ich. Flurbereinigung. Das meine ich nicht damit, dass ich irgendwelche Leute irgendwie, sondern man müsste einfach mal ein paar Strukturen aufräumen. Also das Römische, diese römische Geschichte ist da schon sehr verlockend. Halt leider auch verlockend für Leute wie Julius Caesar, aber dass du halt, wenn du eine echte Krise hast, sagst, gut, so jetzt übertragen wir das für einen Moment, also eine Person oder ein Gremium, die Ordnung schafft. Ja. Aber also das ist heute zu riskant, weil schon viel zu viel Beeinflussung und... Ja, es sind einfach viel zu viele Leute. Es sind einfach viel zu viele Leute da. Das Römische Reich ist auch im Endeffekt, wie jedes größere Reich halt, einfach an sich selbst zusammengebrochen, weil da schon so viele Leute drin waren, da reicht eigentlich quasi ein kleiner Schnupfen, sagen wir es so, eine andere Meinung und dann bricht es halt zusammen. Das Römische Reich ist zusammengebrochen, weil zu viele Deutsche emigriert sind, die mit der Rechtsordnung der Römer nichts anfangen können. Also im Endeffekt haben die Römer das damit eingeleitet, dass sie nicht mehr an der Grenze gesagt haben, scheiß Goten, bleibt draußen, sondern gesagt haben, ja, Goten, wenn ihr euch benehmt, könnt ihr reinkommen. Wir haben ja auch ein paar Arbeitsplätze für euch und so und schaut einfach mal, was ihr macht. Und dann haben sich die Goten immer weiter ausgebreitet und wollten ihre Kultur und ihr wisst, wo das hingeht. Ja. Mina! Oh, Mina. Wie kann man einen Job beim Handelsblatt haben? Als Journalistin und gleichzeitig so einen beschränkten Horizont. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht... Ist das einfach die Folge der Quote, dass so Leute dann... Folge der Quote? Geraten. Ja, ich weiß es nicht. Also fangen wir ruhig von oben an. Das ist ja nicht so viel, das sind ja nur Tweets. Können wir ruhig mal alles durchschauen hier. Also, wenn Breitbart nach Deutschland kommt, fusionieren die dann mit Kompakt oder kannibalisieren sie sich gegenseitig den Markt? Ja? Also gleich schon mal klargestellt, Breitbart ist Nazi. Zumindest für die Follower, die wissen das schon, ne? Ja, hier ist genug Platz für beide Plattformen, leider. Und eine Breitbart ist hipper und eine digital versiertere Version. Das Breitbart und hip, ich weiß nicht. So ja, richtig. Warum ist es so, dass die das sofort analysieren, sodass es deswegen so erfolgreich ist, weil die so hip sind? Das ist nicht mal ein Wert, das ist einfach nur etwas, was temporär einfach entstanden ist. Und ich meine, jeder lacht gern über Dinge, ja. Was soll das? Konservativ und hip, ich meine, das ist quasi synonym, ne? Ja. Mehr Popkulturreferenzen. Oh, da hat sie gleich nochmal ihr Fachgebiet eingebaut. Ja? Und wenn sie wirklich glaubt, dass das schwierig ist oder dass das ein Trick ist, dass du so, oh, ich streue ein paar Popkulturreferenzen rein, dann lesen es die jungen Leute, dann ja, würden mehr digital, Portale funktionieren. Mehr digital Verschwörungstheorien. Mehr Referenzen. Also, wenn sie damit mehr digital Verschwörungstheorien als Everyday Feminism oder so meint, das ist sowieso unschlagbar. Also quasi einige Hassblogger auf 100 hochgedreht und mit professionelleren Strukturen ausgestattet. Ich meine sicher so Hassblogger wie Fefe oder alles Evolution oder so. Ganz schreckliche. Hör mal auf, hier Hassprediger zu schillen. Was soll denn das? Da Breitbart aus den USA nach Deutschland kommt, fällt für viele sicher diese lästige Vorbelastung weg. Es könnte ein deutsch-rechtes Medium sein. Davor hat sie richtig Angst, glaube ich. Weil hat das sie Angst wird davor, weil es generell nicht gut wäre oder hat sie Angst davor, weil es anders ist, als was sie will? Sie hat Angst davor, weil sie da sehr schlecht am Ende mit der Keule kommen kann. Entweder interessiert das Breitbart nicht oder man sagt halt, guck dir mal Andrew Breitbart an oder guck dir mal Liana. Also es gibt Argumente dagegen und in Deutschland kannst du am Ende immer noch sagen, ja, du bist eh Nazi, mit dir muss ich nicht reden. Wenn du aber ein internationales Ding mit einer großen Zielgruppe hast, fällt dir das umso schwerer. Das Lustige ist ja auch dadurch, dass jetzt alle schon so Sturm laufen, dass ja Breitbart kommt. Das war ja Tagesschau und auch, wo war es, auf BR und auf Servus TV, was überall kommt es ja schon auch in den Nachrichten. So, ha, hier Breitbart, der Superpopulismus, Ultranationalismus, Breitbart, die Welt geht unter. Ja, wisst schon alle, dass damit der Start für Breitbart wesentlich einfacher wird in Deutschland. Also das hier vorauseilen, schon davor warnt, wird sich das jeder selber angucken, um sich seine eigene Meinung zu machen. Das heißt, also, ja. Ihr seid Profis, das muss man euch schon lassen. Ja, die hatten ja jetzt sowieso, seitdem es diese ganzen Berichte gibt, haben die ja wohl alle Rekorde da schon gebrochen in Aufrufszahlen bei Breitbart. Ja. Also, wenn ihr Kompakt etc. schon krass findet, dann zieht euch vor Breitbart mal warm an. Was die in den USA abziehen, ist beispiellos. Und jetzt, kommt Breitbart nach Deutschland und Laser Uschi liegt dann total daneben. Und in London und in Israel. Ja. Da haben wir ja schon drüber geredet. Also, ja. Ganz ehrlich. Ich weiß auch schon, wer gleich kommt. Ich sehe das schon so. Wer kommt denn da wohl? Ja, das kann man so sogar schon. Es ist Hagen. Einfach alles Nazis. Breitbart zieht auch die weniger gebildete Zielgruppe an. Da ist genug Platz für beide. Das ist halt, da ist er wieder, dieser, was ich auch schon in der Gamergate-Zeit regelmäßig erlebt habe. So rechte Menschen oder konservative Menschen sind so dumm, da brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Ja. Ah, diese Arroganz ist so elend. Ja, die sind zu so dumm und wenn sie was schreiben, dann ist es gelogen und tralalala. Und sowieso und überhaupt. Und dann hier mein Lieblingszitat eigentlich. Ne? Im Endeffekt ist Breitbart die Bild der Alt-Right auf Speed. Ja. Sorry, aber nee. Hier, presserechtlich bin ich mal gespannt, wie das in Deutschland gehandhabt wird. Breitbart nimmt Verleumdungsklagen nicht nur in Kauf, es ist Strategie. Aha, deswegen ist Breitbart auch von Hulk Hogan zerlegt worden, glaube ich. Ne? Ja, und vor allen Dingen von Breitbart kann man das nicht behaupten, dass sie einfach über irgendwelche Gruppen reden und behaupten, da wären irgendwelche bösen Leute dabei. Ich meine die Milo-Sachen zum Beispiel über Randy Harper oder, ja. Oder hier Sarah Butts, die waren schon bitter und die fand ich auch nicht sauber, aber das heißt halt sauber, dummerweise, die waren ehrlich. Die waren schon richtig in die Fresse. Ja, und persönliche Vernichtung. Und das da bin ich halt, ja, also auch wenn ich die Leute nicht mag, bin ich da ein bisschen zickig. Ich finde, das ist nicht die Aufgabe von Journalismus. Nee, in dem Fall doch, weil das sind Personen, die mit ihrer eigenen Person und mit ihrer eigenen persönlichen Geschichte die ganze Zeit Presse machen und die ganze Zeit bei sich selbst Geld einspielen. Und ich finde das dann vollkommen legitim, dass bei solchen Personen gesagt wird, hier, die so und so präsentiert sich diese Person, so sieht es wirklich um die aus. Ja gut, stimmt. Ja. Allein wenn du den Patreon oder so nimmst, wenn jemand Geld von Leuten nimmt, dann muss er sich eigentlich auch sozusagen von der Gesellschaft prüfen lassen. Ne? Ja, schon, ja, also wenn du, sobald du so einen Scheiß machst, öffnest du dich für sowas, finde ich. Ich glaube, im Endeffekt ist das auch, das macht vollkommen Sinn, ey, Leute. Wenn du nicht Argumente hast, sondern deine Person als Argument betrachtest und da raushaust, ja, dann wird die sämtliche Versuche, das zu untermauern, eigentlich darin enden, dass sie ja die Person damit auch zerstören müssen. Sozusagen, wenn man keinerlei Platz gibt, damit man wieder widerlegt werden kann, ohne dass es ein persönlicher Angriff ist. Ja. Aber was heißt denn zerstören, wenn du jetzt ein Priester bist, der sagt, Schule dürfen niemals heiraten und dann in deinem Privat-Freizeitvergnügen zu Prostituierten gehst und irgendwelche männlichen Prostituierten pimpelst, dann hat die Öffentlichkeit ein Recht, das zu erfahren. Eben, das die Frage ist dann, wie bissig es formuliert ist. Aber im Grunde, du bist Aktivist, du sammelst Geld für ein Vorhaben, du hast einen YouTube-Channel oder du bist ein Journalist, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Vielleicht keine riesengroße, du kannst davon ausgehen, dass jemand dir über den Mund fahren wird. Also, die machen sich auch dauernd selber zum Thema. Die machen ja ihren Kram, ihre Identität, ihre angebliche Leidensgeschichte ja auch ständig zum Thema. Ja, und wie gesagt, vollkommen legitim, dann diese Leidensgeschichte als Bullshit zu überführen. Ja, beziehungsweise zu überprüfen. Das Muster ist ja dasselbe. Du bekommst eine Story und du überprüfst sie. Und wenn die Story halt ist, dass da sich die Person auf einer persönlichen Ebene reinbegibt, dann muss man das halt eben widerlegen. Und dann endet es halt auch in der persönlichen Ebene auch. Nee, sie sagen es ja auch eigentlich selber, das Private ist politisch. Ja, und damit haben wir eigentlich... Chris, der eine da oben drüber ist auch noch... Hier, für Aktivistinnen.de kann ich nur sagen, stellt sicher, dass eure alle Sicherheitsvorkehrungen in Order sind. Breitbart attackiert gnadenlos. Also sie wirft hier ihrem Arbeitgeber konkurrierenden Magazin im Endeffekt unlautere Methoden vor. Ne? Also nur ja, mal so. Das hier finde ich ganz besonders geil. Das ist auch schon wieder so, alle Leute, die mich kritisieren, sind Stalker, Trolle oder Hater. Ja, natürlich. Ich meine, das sagt schon irgendwie darüber aus, so welche Leute an ihr Interesse haben, wenn das stimmen sollte. Dann lockt sie einfach Hater an und Trolle. Ja, toll, das ist jetzt nicht wirklich irgendwie, was man als so Errungenschaft bezeichnen könnte. Ja, das haben sie ja über Pallenberg auch gemeint, er wäre ein Stalker oder so. Er würde ich alles mitlesen. Hater. Und dann meinte so, oh, er liest alle meine Tweets mit. Ja, ich hänge Zettel an die Kirchentür und dieses Arschloch geht dahin und liest die. Es ist echt ätzend. Ja. Das ist wie dieses Meme, so the joke was on you, I was only pretending to be retarded. Das ist ja wohl das Allergeilste. Ja, ne? Die Kampagne damals gegen Julia Schramm oder hier die Dingens hier von einem Bombergate, hier Thanks Bomber Harris, Bilder. Das ist nicht zu verlassen, das was du halt mal tun könnte. Es ist schon interessant, wenn man wenn sich Leute über was aufregen und man sich selber so stark im Recht sieht, dass man sich als einzigste Erklärung nur ausmachen kann, dass es eine organisierte Kampagne ist. Man kann sich nicht vorstellen, dass es sozusagen eine organische Entrüstung gibt, wo die einfach nur Leute sagen, oh, komm, geh weg mit dem Scheiß. Das können sie sich nicht vorstellen. So war das. Ich habe das ja damals mitgekriegt. Wir waren ja damals in der Piratenpartei, also ich, Frau Schramm und die Anne Helm, die Seeräuber-Jenny, und das war absolut so, dass das eine organische Sache war. Da hat sich keiner verabredet, um die fertig zu machen oder so ein Bullshit. Ja, wie war das hier? Digitale Verschwörungstheorien? Mehr digitale Verschwörungstheorien? Nee, mehr digitale Verschwörungstheorien als bei euch geht nicht, Leute. Alles Verschwörungstheoretiker außer wir. Ja. Die Maskulisten-Verschwörung ist sehr hart im Internet. Man muss halt eben wirklich nicht angesprochen werden, um sich angesprochen zu fühlen, ne? Ja, merkt es euch, Crash Override Network. Das schaut doch mal in den Channel rein. Conley. Wenn ihr mal von einem echten professionellen Berater irgendwie auf einen Kaffee eingeladen werden wollt, wenn ihr Brüste habt, dann geht zu Conley. Ja. Conleys, weißt du, es ist einfach nur geil, die Sushi, Maria, die hat es schon drauf, ich finde es gut. Breitbart hat keinen Respekt vor Status, Position, Popularität. Ja, so sollten Journalisten sein, meiner Meinung nach. Genau. Investigativer Journalismus. Es ist fast so, als würde die nur interessieren, ob man total abtickt und irgendwelche Leute da dämonisieren will und irgend so ein Social Justice Heini ist. Komisch, ne? Kein Respekt vor Popularität. Was bedeutet das denn? Gegen vorher recht unbekannte Frauen aus der Spieleszene. Existenzen wurden zerstört. Zeig mir eine. Was ist los? Wo ist die Existenz, die zerstört wurde? Schwarze Bewegung, die schon strukturiert hat. Was, die sind auf die Goths losgegangen, oder was? Schwarze Bewegung. Black Lives Matter. Ja, und dann natürlich gipfelte das in Leslie Jones. Ja, die ja auch überhaupt nicht selber ausgeteilt hat. Mm-mm. Gar nicht. Mm-mm. Aber du weißt ja, ihre rassistischen Tweets waren nicht rassistisch, weil sie hat als Hollywood-Mensch mit x-tausend Followern ja auch keine Power für die Prejudice. Ne? Nein, es muss immer mehr Power geben. Mehr Power. Ja, und dann noch hier. Breitbart wird wahrscheinlich Autoren greifen, die schon ein Fan-like-Following haben und als Multiplikatoren agieren können. Da gab es auch gleich einen Horst, der hat dann und Don Alfonso steht sicher schon Schlange. Worauf Don Alfonso recht cool reagiert hat, nämlich mit, ich glaube nicht, dass die einen Bernie-Supporter wie mich haben wollen. Also das Lustige ist halt auch, dass die Laser-Sushi sich das niemals auch nur annähernd im Kopf ausmalen könnte, dass die effektivste Möglichkeit für sie, Breitbart zu bekämpfen, ein Verlassen der Öffentlichkeit wäre. Also wenn sie einfach nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen würde, wäre es viel effektiver, Breitbart klein zu halten. Das ist halt genial. So ist einfach die. Also die Frau ist ja eigentlich auch schon durch, ne? Also was sie sich schon alles geleistet hat an Kram, also mit dem Pallenberg und so. Das ist eigentlich ein Wunder, dass sie immer noch in diesem Medienkram da rangezogen wird überhaupt. Und ja, halt auch die Kategorisierung von GEMA geht, das ging ja auch gar nicht. Also das hatten wir ja auch in dem das ist ja legendär, ihr Tweet, wo sie dann da meinte, so ja, wir brauchen eine neue Charakterisierung, weil sich ja so viele von diesen Dude-Bros da irgendwie als liberal und Atheisten und so verstehen. Und das ist dann die Person, deren Bullshit da auf Netz gegen Nazis. Und im Handelsblatt. Ah, der Artikel, ey. Ja, das ist. Seht euch diesen Mann an. Das ist der offensichtlich Obdachlose mit seinem gesamten Besitz an seinen Rollator gebunden. Das ist das Gesicht der Unterdrückung. Das ist das Gesicht von Hass. Seht ihr ihn mit seinen gemeinen kleinen Knopfaugen, wie er ihn da hinterhältig anglotzt. Da stiert der Hass unter den hohen Augenbrauen raus. Der wäscht sich bestimmt auch nur deswegen nicht, damit der so passiv-aggressiv dich mit Geruch belästigen kann. Weißt du? Das ist seine Strategie. Das ist sowas von Hass erfüllt, das er ja noch nie gesehen. Weißt du? Oh Mann. Ja, der Artikel, das ist nur der Teaser praktisch für den Artikel im Printspiegel und dafür bei aller Liebe zur Wahrheit möchte ich kein Geld ausgeben. Nicht mehr in diesem Leben. Was ist das hier? Das ist zum Thema Ethik in Everything. Der Herr Oettinger hat wohl auf einem Rückflug von irgendeiner Tagung den Privatjet von einem Lobbyisten benutzt, von einem Kreml-Lobbyisten. Und da der Herr Oettinger eh schon als Mr. Russland gilt in der EU, hat es halt so ein Geschmäckle irgendwie. Und dann dazu gekommen ist halt, dass dann seine Behörde gesagt hat, nee, das war ja nur, weil da gab es aber keine Flüge. Ja. Dann ist die Presse gekommen und hat gesagt, doch, guck mal hier, da gab es folgende Flüge. Er hätte auch mit dem, ja, aber das wäre kein Geschenk Weil, also, die würden das wohl zahlen. Und also, es ist so eine typische Geschichte. Ja. Die Korruption hört nicht auf. Der EU-Kommissar wird Opfer einer Hasskampagne. Würde ich das sagen. Also, ja, der, wo er eh schon so angeschlagen ist, nachdem er mit Schlitzohren und Schlitzaugen da irgendwie vor einer Wand gelaufen ist. Gut, als Politiker sowas zu sagen, ist halt auch so ein Ding, aber keine Ahnung. Chinesen sagen es uns Langnasen. Meine Güte, keine Ahnung. Nee, ich habe das auch nicht wertend gemeint. Ich sag nur, er ist da vor der Wand gelaufen. Mit sagen einem. Wirklich zu uns Langnasen? Ja, wir sind Langnasen. Sind und wir Israelis sind. Oder was? Das ist ein Grundteil. Okay, Mary Sue, wollen wir da wirklich drüber reden über Mary Sue? Nee, meine, das ist auch eigentlich viel der unter dieser Abteilung Game Dropping mit Trump. Ja. Ja, aber halt auch allein schon diese Does Gamergate have anything to do with Trump? Fand ich schon sehr lustig. Und wenn wir da mal gucken, wer den geschrieben hat, dann wird den Älteren Maddie unter Myers. Uns Gamergate in den Kopf kommen und wir werden sagen, wer war denn nochmal Maddie Myers? Ah, das war die völlig durchgeknallt. Ich weiß gar nicht, war es Journalist, Journalistin? Ich möchte niemanden misgendern. Ich glaube, da ist auch jemand queer, keine Ahnung. Aber ja, nach 2 Jahren kommen diese Leute aus der Versenkung, um die gleiche Gülle nochmal zu spucken, nur halt mit einer Dose, mit einer reingerührten Trump-Wurst. Ja. Aber Mars-Affe, jetzt sagst du, nee, Maddie Myers, das war die besonders Verrückte. Bei der Opposition von Gamergate zu sagen, das war die besonders Verrückte, ist wie wenn du auf eine Geschäftsleute-Fachtagung gehst und sagst, guck mal, der mit dem Hemd. Hey Leute, hey, ich wollte sagen, dass ich jetzt so mich bedanken und gehen möchte und es hat wie immer Spaß gemacht mit euch da Sachen zu diskutieren, aber es dauert mir auch ein bisschen so jetzt heute ein bisschen länger, deswegen bin ich schon müde, ich werde mal was anderes machen, jo? Okay. Ja, nicht mal die 3 Stunden voll. Steam ja, nicht mal die 3 Stunden voll, ja, okay, Entschuldigung, ich werde alt, okay, war passiert. Okay, tschüss, okay. Danke sehr. Mach's gut. Danke für das Kreml-Geld. Nein. Das Patriarchat ist selber schuld. Wir brauchen einen Equal Age Day. Ich fand einfach nur die Idee lustig, dass wir ja ein Gender Gap haben, also ein Gap in Sachen Lebenserwartung, und dass die Männer sich einfach einen Equal Age Day holen. Wo man einfach sagt, ja, mein Jahr geht bis zum 3. Dezember und die restlichen Tage, die du weiterlebst, das ist dein Privileg und ich lebe halt irgendwie nur bis zum 3. Dezember durchschnittlich. Also ich fand einfach so die Idee lustig, so. Du hast dann dein Equal Pay Day und dann hast du dein Equal Age Day oder Equal Die Day oder so. Wobei halt, ich muss auch ehrlich sagen, so dieses Rumgebuhle um die Opferrolle, wer es denn schwerer hat, finde ich eigentlich auch total nervig, so um ehrlich zu sein, aber irgendwie, ja. Ich fand die Idee einfach nur lustig. Wäre jetzt auch nichts, was ich etablieren würde, aber das mal einmal zu feiern, sozusagen, und zu sagen, hier, könnten wir auch, wenn wir wollten, aber haben wir nicht nötig. Ja. Warum nicht? Wie quer ist der Hipster? Die Taz, ich postfallisch, oh Mann. Sein Bart steht für natürliche Maskulinität. Sein Bart steht für vegane Bartpflegemittel aus dem Biomarkt. Maskulinität ist was anderes, du Wurst. Oh, ich finde es nur interessant, dass halt die Taz mittlerweile sich richtig so in die Richtung von Gorkor-Qualität und Queer-Theory, Gender-Gaga-Dreck bewegt. Ja, weil es das tägliche Müsli-Magazin ist. Ja, es ist das Ding wird einfach nur in den Boden gestampft, die Taz. Die Taz wird es in ein paar Jahren, siehst du dann so, oh, die Taz entlässt die Hälfte der Mitarbeiter, weil niemand den Rotz auch nur angucken möchte. Also, ach, das war doch schon 100-mal so weit eigentlich. Es finden sich immer wieder irgendwelche Leute, die meinen, das bräuchte man noch. Brauchen wir das noch oder kann das weg? Ja, spendet nicht sogar Kai Dietmann irgendwie Geld für die Taz? Ach, ich glaube schon. Der will halt auch was zu lachen haben. Das glaube ich, ja. Oh Mann, ey. Ja, was ist dieses hier, Ebel? Postfeminismus und Pubertät. Nee, Pop ist es in dem Fall. Also, sie lieben Beyoncé, sie nerven ihre Eltern, sie wollen ein besseres Leben, wie drei Teenagerinnen den Feminismus für sich entdecken. Ja, man braucht halt mittlerweile so Pop-Feminismus. Ich weiß nicht, wir hatten da doch ein Video angeguckt, wo es so hieß, ja, hier Miley Cyrus, hier Beyoncé, die sind auch Feministinnen. Seid ihr auch Feministinnen? Und dann, sie wollen ein besseres dann, Leben. Auch. Ein besseres Leben als was? Das ist so wie syrische Flüchtlinge, oder was? Ja. Oh, meine Güte, ey. Also, wenn du in Deutschland Hartz IV bekommst, dann gehörst du zu den 20% im oberen Teil der Welt von deinem, wie du dein Leben genießen kannst. Es gibt Leute, die zwei Doktortitel haben, die weniger Geld haben wie du, wenn du Hartz IV in Deutschland hast. Und wir müssen jetzt für ein besseres Leben kämpfen in Deutschland. Machen wir das. Mit Emma Watson und Anne Wetzel. Und Einhörner. Meine Güte, ey, ist das dämlich. Die hat auch, diese ganze Geschichte hier ist auch böse geschildert worden von Anne und ihren Freunden. Die waren da alle ganz angetan von. Wie toll das ist, mit 11 Modebloggerinnen, mit 15 feministische Autoren. Mit 19 im Gender Studies Kurs. Zu dem Dust Bowl gerade noch entkommen. Feminismus ist ein Label geworden, ach was. Traurig. Und vor allem Beyoncé, ey. Beyoncé ist Kapital pur. Das ist eine Geldmaschine. Das ist ein Roboter im Endeffekt. Aber er hat mal Feminismus gesagt, der Roboter. Deswegen ist er gut. Wir hatten einen Fonds für Missbrauchsopfer, der zu einem Teil vom Bund, vom anderen Teil von Ländern finanziert hätte werden sollen. Das Geld, was der Bund reingesteckt hat, ist jetzt dann bald aufgebraucht. Und die Länder, das war für die obligatorisch, ob sie was reinstecken wollen oder nicht. Und ja, Missbrauchsopfer, sexuell missbrauchte Kinder, da muss man sich jetzt bald überlegen, woher das Geld kommt, um denen zu helfen, psychologisch, Counseling etc., was man halt so alles braucht, wenn man dann missbraucht worden ist. Und ich musste, als ich das gelesen habe, an politische Bildung denken. Also wir haben im letzten Haushalt haben wir 50 Millionen Euro für politische Bildung, Demokratie, Leben etc. Schon rausgehauen. Und hier fehlt Geld für Missbrauchsopfer. Aber so Stiftungen wie Amadeo Antonio Stiftung, die kriegen das Geld hinterher geschmissen, um keine Ahnung was zu machen. Ich finde es einfach nur interessant. Ich denke schon, dass es nicht ganz so schlimm ist in Deutschland, dass die am Ende doch wieder Geld in ihren Fonds bekommen. Ich finde es irgendwie interessant. Einfach nur so. Dass du für die AA-Stiftung Geld hast und für Missbrauchsopfer nicht. Joa. Ja, zum Abschluss haben wir hier noch ein kleines Video mit The Based Thomas Fischer. The Based Judge. Und ja, der hatte hier so ein AMA, kann man fast sagen, aber bei der Zeit, auf Facebook war das, glaube ich, und da hat ihm jemand Bekanntes eine Frage gestellt und das hören wir uns jetzt mal an, was dabei rausgekommen ist. Herr Fischer, wir haben wahnsinnig viele Fragen bekommen und einige Fragen haben sich beschäftigt mit Ihrer Position zum Thema Nein heißt Nein, also der Verschärfung des Sexualstrafrechts. Dazu kamen sehr viele auch kritische Anmerkungen, unter anderem von Anne Wizorek, die Feministin ist, Aktivistin ist. Ja, nämlich die Anne Wizorek. Und jetzt dreimal dürft ihr raten, was die Anne ihn gefragt hat. Wann er das letzte Mal eine vergewaltigt hat und wie er es fand. Ist das diese Frage, die er in seinem Artikel beantwortet hat letzte Woche? Oder ja, die ist das, besprochen hat? Okay, dann kenne ich sie schon. Dann, ja. Gründerin dieses Hashtags Aufschrei und die hat uns gefragt, wir sollen sie fragen, warum hassen sie Frauen? Stopp, Gründerin von einem Hashtag. Gründer von einem Hashtag. Du tust das Hashzeichen eintippen und schreibst dann ein Wort. Und damit bist du Gründerin von einem Hashtag. Muss kein Wort, es muss mindestens ein Zeichen sein, glaube ich. Okay, das Hashtag ist F. Hashtag, das ist Hashtag. So, ja, also weißt du, das ist Gründerin von einem Hashtag. Das ist so Partizipationsurkunde für Atmen, weißt du? Ja, wie geil, ne? Und vor allen Dingen, das ist die Person, die Sachverständige für den Gleichstellungsbericht ist. Die jetzt hier einen Bundesrichter fragt, warum er Frauen hasst. Weil er eine sehr differenzierte, sehr gut und lang und breit beschriebene Ansicht zu diesem Thema hat. Genau fachlich aufbereitet. Das ist eine wunderbare Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich keinen Anlass sehe, darauf zu antworten. Hm. Also es ist völlig fernliegend. Ich kann mich erinnern, irgendwelchen Menschen, Tiere oder sonstigen Gegenstände oder Wesen dieser Welt, um ihrer Selbstwillen zu hassen, am allerwenigsten Frauen oder Männer oder Deutsche oder Ausländer oder sonst irgendjemand. Also die Frage ist einfach ohne Sinn. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Humbug. Ja. Warte mal, hast du noch bei dem Ausschnitt, wie der Typ dann da reagiert hat? Ich glaube, es geht weiter dann einfach. Ah, okay. Oh Mann. Aber er hat, wie gesagt, einen sehr guten Artikel in der Zeit online. Das ist ja eigentlich selbstredend. Also. Geschrieben, der eigentlich alles dazu sagt, wie lächerlich er das findet. Ja. Habt ihr die South Park-Folge schon gesehen? Ja. Ich finde das so klasse, wie Garrison in das Büro vom PC Principal reingeht und ihm sagt, du bist mit Schuld, du, ihr habt mich geschaffen. Ja. Ich habe es so gefeiert, diesen Ausschnitt. Du, mein Schwanz ist ganz trocken. Ja, da gibt es nur eine Sache, die da wirklich hilft. Oh Mann. So klasse, echt. Ich habe so gelacht. Oh, das ist ernsthaft. Sage ich jetzt immer wieder, South Park, beste Tageszeitung der Welt. Also was Satire auf das gesellschaftliche Leben angeht, in Amerika sind die auf jeden Fall ganz weit vorne. Nicht mal nur Satire, das ist doch teilweise 1:1 Berichten. Am geilsten fand ich bei der jetzigen Staffel dieses She deleted her Twitter-Account und das wird halt wie ein Selbstmord und alle reden nur darauf und sonst, es gibt Gedenkfeiern und so weiter. Ja, ich glaube, das ist eine Anspielung auf, es gab irgendwann mal so eine, da hatte ich jetzt letztens auch so ein Video gesehen, so ein Model-Tante, die hat sich irgendwie bei YouTube aufgeregt, dass sie ja so viele Follower hatte und alles und dass sie nur unglücklich gemacht hätte und so weiter und so fort und ich glaube, das war irgendwie eine große Nummer in Amerika. Nee, ich glaube eher, es ist eine Anspielung darauf, dass andauernd irgendwelche Leute ihre Twitter-Accounts löschen und dass das international Nachrichtenwert ist. Ja, bei dem Ding war das auf jeden Fall so ein Klatschthema, was irgendwo überall durchgegangen ist. Fand ich auch wunderbar, wo sie dann hier Broflovski befragen, die Polizisten, nachdem Cartman von Twitter verschwunden ist. Und so. Ja, warum sprechen sie ihn nicht einfach selber an? At where, Mr. Broflovski? At where? Oder ich glaube, Randy war so. At where, Mr. Marsh? At where? Ach Gott, Alter. Und beziehungsweise, was war da noch? Nee, das hat mich auch bei Gamergate gestört, als diese Cosplayerin, die mit einem Typen von Oculus Rift zusammen ist, als das rauskam und halt rausgekommen ist, wer das ist wirklich. Und dann wurde halt die unter Feuer genommen von der SJW-Twitter-Szene. Und dann hat die ihren Twitter-Account gelöscht. Und das war wochenlang, haben das irgendwelche Leute retweetet. Oh, they forced her to delete her Twitter-Account. Und das war einfach nur, Leute, ja, ist doch vollkommener Quatsch. Niemand hat die zu irgendwas gezwungen. Und außerdem ist ein Twitter-Account vollkommen egal. Nein. Wie kannst du das nur sagen? Das ist digitale Gewalt und die ist mindestens genauso schlimm, wenn nicht sogar noch schlimmer wie echte Gewalt. Hat mich echt geärgert, das von der Seite auch zu sehen. Oh Mann. Ja, Kinder. Wunderschön und wunderprächtig. Ja. Gibt noch was? Weiß ich, wir haben jetzt über die Red Pill haben wir ja wirklich nur ganz kurz gesprochen. Ja, es gibt ja auch ein Video- bzw. Audio-Mitschnitt mit den Interviews und ansonsten kann ich nur noch mal sagen, der Film ist sehr gelungen. Ja, und auch ich fand es auch super, also dieses sich im Real-Life-Treffen ist echt sehr unterhaltsam. War ein schöner Abend auf jeden Fall. Ja, ich werde monatlich machen, wenn wir nicht alle so weit auseinander wohnen würden. Sobald das mit dem Teleporter funktioniert, wir schrauben noch. Dann machen wir das täglich. Ach, es zieht einfach alle in eine ordentliche Stadt. Ich wohne in einer ordentlichen Stadt. Naja. Du wohnst in einer ordentlichen Stadt. Ich wohne in einer ordentlichen Stadt. Du wohnst in einer sauteuren Stadt vor allem. So, ne? Ja. Das ist, glaube ich, nicht so. Ja. Wir sollen nochmal unseren Zapf-Zusammenschnitt schillen. Dann schill ich den mal, denn ich habe den genau erstellt. Das wollte ich auch noch sagen. Der Chris hat nämlich ein echt wunderbares Video gemacht. Ja, und zwar, ich hatte halt diese Videos gesehen von, also diese einzelnen Interviews von den Z und Bento machen und diesen kleinen Einspieler, den die Leute von Zapp dazu erstellt haben. Und die ganze Zeit hatte ich die Worte von dem Ulrich Hagenrupp in meinem Hinterkopf. Und dann dachte ich so, das passt so gut zusammen. Ich schneide das jetzt mal und dann gucke ich mal, ob das irgendwie zusammenpasst. Und da ist dann halt dieser Zusammenschnitt bei rumgekommen, der wirklich auch sehr gut funktioniert hat, besonders gut fand ich, als er dann diesen Spruch gelassen hat mit ich ziehe die Grenze bei Sachen, die illegal sind, und da fiel mir dann halt diese Susie Grime Sache ein, das war so, da bin ich am stolzesten drauf. Ja, ist echt aber auch top Arbeit, auf jeden Fall. Lohnt sich anzugucken, auf unserem Kanal. Ja, Ich habe ja überlegt, ob ich da ein Einzelvideo zu mache, wo ich dann praktisch das Loriot-Nasenmännchen von der Weihnachtsgeschichte nehme und das als Video unterlege. Aber ich würd gerne noch mal kurz ein bisschen auf den Spiegel eingehen, weil nachdem wir uns Montag getroffen haben, habe ich dann nachts oder morgens früh, bevor ich abgefahren bin am Bahnhof, habe ich mir den Spiegel Nummer 46 geholt. Kam raus am 12. Mit dem Trump-Meme. Ja, genau, mit dem Titel Das Ende der Welt, in Klammern, wie wir sie kennen. Ich habe das gerade mal bei uns in den Chat, wenn du das... Chris blendet es gerade ein. So sah das aus. Großartig. Und ich ganz ehrlich, ich habe lange keinen Spiegel mehr gelesen. Und ich werde es auch lange wieder nicht tun nach dem hier, weil es ist... Es ist echt Seite für Seite. Es ist, oh, Trump, es ist so schrecklich. Es ist so schlimm. Oh, es ist ernsthaft. Erste Seite, Hausmitteilung. Betreff Titel US-Wahl. Ein Mann, und dann Text. Ein Mann mit Allmachtsfantasien, der Behinderte beleidigt, der Hass predigt, der Millionen Migranten ausweisen und wichtige Handelsabkommen neu verhandeln will, wird das mächtigste Land der Welt regieren. Entgegen nahezu allen Umfragen wählten die Amerikaner am vergangenen Dienstag den Republikaner Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und ernsthaft. Seite 2, da ist Inhaltsverzeichnis und auf Doppelseite. Links kurze Zusammenfassung von ein paar Artikeln und davon sind, glaube ich, der eins ist, die Revolution mit dem Wahlsieg von Donald Trump wird erstmals ein politisch völlig unerfahrener Präsident die Vereinigten Staaten von Amerika anführen. Mit seiner Mehrheit im Kongress hat Trump freie Hand, selbst radikale politische Pläne ohne großen Widerstand durchzusetzen. Seine Vertrauten planen eine Konterrevolution nach dem liberalen Jahr unter Barack Obama. Der Westen steht vor einer Zeitenwende. Auf Seiten 10, 16 und 36. mit einem Bild, das ist fast ganz schwarz und es hat nur Donald Trump praktisch und alles ist rot. Also Donald Trump ist ganz rot, so ganz leicht angeleuchtet. Und dann die anderen Titel, die da auf der Seite sind, sind die Wut des weißen deutschen Mannes. Ein Mittelstandsmilieu, das in Amerika Angry White Men heißt, hat Donald Trump zum Sieg geholfen. Das heißt so. Das heißt Angry White Men. Oh, meine Fresse, ey. Wer sich in Deutschland umhört, stellt fest, dass er diesen Typus des Wählers hier genauso gibt. Das hatten wir ja auch vorhin schon, ne? Hat man ja gesehen, wie der aussah mit seinen Knopfaugen. Oh Mann, es geht immer so, die Verlierer schlagen zurück, bla bla bla, Verlierer wehren sich global in der Globalisierung, die Lehren aus einem Desaster, hätten wir es wissen müssen und was sind die Folgen der Wahl Trumps? Es ist unglaublich, Alter. Also ich habe mir auch mal die Magazine, die eingeblendet sind, die habe ich mir alle geholt und ich wollte die halt einfach anschauen und schauen, was wer wie erfindet, überdreht, rumlügt und Sachen weglässt. Und ich habe es aber bisher nicht geschafft, auch nur eins von den Magazinen aufzumachen, weil das Thema ist bei mir gerade auch noch so ein bisschen. Ich brauche das Cicero-Cover finde ich ganz lustig, muss ich sagen. Ja, ja. Aber so ist man ein bisschen kreativ. Ja, ja. Aber es ist halt schon irgendwie so, man könnte meinen, dass der Weltuntergang ist. Und ein Großteil von den Aussagen sind ja auch schon einfach nur Bullcrap, Alter. Einfach so komplett Bullcrap. Er meinte, wir haben Probleme mit Kriminellen, die als illegale Migranten hier sind. Wird übersetzt zu Holocaust an Mexikanern. Also ernsthaft. Es ist zu einem gewissen Punkt, das ist halt so, wo ich mir einfach nur noch denke, ihr Leute in den Medien, ihr seid schon auch Scharfmacher selber. Könnt ihr mal aufhören, so krass zu polarisieren? So, wir wissen schon, dass ihr die Clinton sehr gerne gehabt hättet. Wir haben das verstanden. Aber man soll vielleicht auch eine Aussage nur um drei Ecken herumdrehen. Also, ja, weißt du, Man kann sich auch unterhalten mit Leuten, die legal in Amerika sind. Die haben ziemlich viele Schwierigkeiten dabei. Das ist nicht so einfach, ne? Also zum Beispiel, als ich da damals in Kalifornien war, da war da ein Stanford-Student, der auch in dem Haus da ein Zimmer hatte, wo meine Bekannte da gewohnt hat und ich halt auch in den paar Tagen. Und der hat mir halt erzählt, also mit seinem Visum, das ist gekoppelt an seinen Arbeitgeber. Und wenn der sagt, ich schmeiß dich raus, dann hat er einen Monat Zeit, um sich einen neuen zu suchen, der natürlich auch da das übernehmen muss, halt, dass er da diese Aufenthaltsgenehmigung weiterhin hat. Ansonsten muss er zurück nach Spanien. Und dann seit Jahren hat er da gelebt, in Amerika schon, hat er studiert und alles. Und wollte halt auch weiter da bleiben. Und es ist halt echt nicht so leicht. Und das sind die Leute, die den normalen Weg gehen und es ist immer nur das Mediennarrativ und so, ja, die ganzen Leute, die da irgendwie unterm Zaun durchgedingst sind, so, ja, die müssen doch alle da bleiben. Das kann man doch nicht sagen, dass die wieder irgendwie wieder zurück dann müssen oder so oder irgendwie Geld bezahlen oder irgendwas vorweisen oder sich da irgendwo verdient machen oder so. Nein, das kann man doch nicht erwarten. Die Linke oder in dem Fall bei den Amis, die Demokraten, die werden einfach nur wieder und wieder auf die Fresse fliegen, wenn sie das nicht hinbekommen, zu unterscheiden zwischen Migration und Flüchtlingen und Illegalen. Also wenn du das nicht hinbekommst, dann wirst du als Linke einfach nur verlieren. Einfach nur random zu sagen, alles sind Rassisten, das ist richtig scheiße. Weil es gibt Leute, die dann ins Land kommen und sehr lang, sehr harten Weg hinter sich haben, das auf legale Art und Weise zu machen, und sich dann auch einfach ein bisschen über den Tisch gezogen fühlen und schlecht behandelt fühlen, wenn einfach jemand das random dann bekommt. Einfach so, boah, ich bin jetzt hier und weil ich ja dann die Demokraten danach dann auch wähle, weil die mir ja hier mich einbürgern wollen, ja, dann tue ich ja jetzt einfach mal mit illegal wählen, also versuche nur meine Stimme abzugeben. Weißt? Das ist einfach so eine dreckige Verlogenheit und dass da die Medien das nicht hinbekommen, einfach zu sagen, nein, wir tun die verschiedenen Begriffe nicht über den Haufen werfen, ist einfach nur ekelhaft. Ekelhaft von vorne bis hinten. Jedes Medium, was sich über Populismus aufregt und nicht die Unterscheidung macht zwischen den verschiedenen Gruppen, die dann in Land reinkommen, ist einfach nur ekelhaft. Ekelhaft, sich das anzuschauen. Ich würde, also in der Spiegel-Ausgabe geht es dann irgendwie bis Seite PAN 20 ist nur Trump-Bashing. Und ich wollte von Seite 8 aus dem Meinungsteil von Jan Fleischhauer, der schwarze Kanal, würde ich einen relativ kurzen Text mal vorlesen. Weil das danach konnte ich einfach nicht mehr weiter. Ach, hau rein. Hat er wieder okay. Alles halb verstanden? Wie bitte? Hat er wieder alles so halb verstanden? Nein, das ist was ganz anderes. Das geht so mehr in, ich weiß nicht, nennt man das Gonzo? Wenn die so aus ihrem eigenen Leben erzählen? Oh nein, jetzt nicht auch noch der. Ich fange an. Ich weiß jetzt, wie AfD-Küche schmeckt. Am Wochenende war ich mit Freunden in einem Berliner Szenenrestaurant, das sehr angesagt ist. Man muss dort 4 Wochen im Voraus einen Tisch reservieren. Dafür gibt es ein Menü für alle, das auch nicht Menü, sondern Mahlzeit heißt. Der eigentliche Clou ist, dass jede Zutat aus der Region kommt. Es gibt zum Beispiel keinen Pfeffer, weil in Berlin kein Pfeffer wächst. Bei der Möhre wusste der Kellner, er schreibt Keller, aber ich bin mir ziemlich sicher, er meinte Kellner, nicht nur, wo sie großgezogen wurde, er kannte auch den Namen des Bauern, der sie geerntet hatte. Wenn wir gefragt hätten, woher das Saatgut für die Möhre stammte, hätte er uns das vermutlich auch sagen können. Kein fremdes Gemüse auf dem Teller, nur Einkauf bei Leuten, die man beim Vornamen kennt. Alle sitzen um einen Herd und essen Deutsch. Mir kam das bekannt vor. So klingt auch das Wahlprogramm der Alternative für Deutschland. Als wir beim Sauerampfersalat angekommen waren, musste ich mich einmal vergewissern, dass ich an einem der Nebentische nicht Beatrix von Storch übersehen hatte. In der Süddeutschen Zeitung las ich einen Artikel von einem jungen Autor, der sich darüber beklagte, wie provinziell viele Leute in seiner Umgebung geworden seien. Statt sich darüber zu freuen, dass Grenzen in der globalen Welt an Bedeutung verloren haben, misstrauten sie allem, was irgendwie fremd sei, weil sie Angst hätten, es könnte ihnen Schaden zufügen. Der Umstand, dass ein Unterhemd auf der Schwäbischen Alb hergestellt wurde, gelte schon als ausreichender Beweis für Qualität, schrieb er. Es gibt jetzt sogar Whisky aus Bayern. Dabei scheint der wesentliche Unterschied zu dem Whisky aus Schottland zu sein, dass der aus Schottland schmeckt, wie ich gelesen habe. Viele Argumente für den neuen Provinzialismus halten der Überprüfung nicht stand. Das ist wie bei dem Wahlprogramm der AfD. Ein beliebtes Argument ist die bessere Ökobilanz heimischer Produkte. Leider hängt diese von der Jahreszeit ab. Es ist bekannt, dass es unter Umständen mehr Energie kostet, einen Apfel im Kühlhaus heil über den Winter zu bringen, als im Frühjahr die frische Ernte aus Chile herbeischaffen zu lassen. Trotzdem schwören viele Leute auch im April auf den lokalen Apfel. Wenn sie das Wort Heimat hören, schlagen sie alle Vernunft in den Wind. Wenn Sie mich fragen, gibt es einige Berührungspunkte zwischen Leuten, die importierte Äpfel verteufeln und gegen den Freihandel sind und Menschen, die sich vor Zuzug aus anderen Kulturkreisen fürchten. Beide Gruppen haben das Gefühl, dass man der Globalisierung am besten mit der Errichtung von Zäunen begegnet. Deshalb kämpfen die einen für die Reinheit ihrer Wurst und die anderen für die Reinheit des deutschen Volkes. Mir ist solcher Purismus fremd. Auch deshalb will ich einen wie Trump nicht haben. Tja, Leute, haltet eure Wurst rein, sage ich dann. Ja. Das Wurstreinhaltungsgebot. Ernsthaft? Aber nicht in jedes Senftöpfchen. Das war mein letzter Spiegel für 10 Jahre. Also ich habe mir auch irgendwann nach 2004, habe ich mir nämlich nach dem Sieg von George Bush gegen John Kerry, habe ich mir das letzte Mal einen Spiegel gekauft. Und da war das Titelding irgendwie so eine Freiheitsstatue mit verbundenen Augen. Und da stand dann irgendwie, der Spruch war: die blinde Supermacht. Das, was da drin stand, war auch so, naja. Also ich weiß gar nicht, wie ich die Person, die das geschrieben hat, adäquat beleidigen soll, weil das einfach so dumm ist, dass ich weiß nicht. Es gibt aber auch so viele Möglichkeiten, den einfach so zu entwaffnen. Also die Leute, die ich kenne, die darauf achten, dass ihr Apfel nicht aus Chile ist, die kaufen auch im April keinen Apfel, weil die nicht doof sind. Ja. Also das sind genau die gleichen Leute, die darauf achten, dass sie irgendwie frisches Zeug aus der Saison kaufen. Ja. Das ist einfach Quatsch, und dann kaufen die halt alle die tiefgekühlten Äpfel. Blödsinn. Wer das mit ein bisschen Information macht, sich ein bisschen gesünder ernähren, der tut eben das nicht und kauft die Sachen, die Saison haben. Ist doch einfach Quatsch. Das ist ja auch so ein Punkt, wenn wir uns darauf mehr besinnen würden, könnten wir einiges an Transportscheiß einsparen. Wenn wir einfach das essen würden, was hier da ist, vorwiegend, statt uns irgendwelche Ja, Äpfel aus Chile. Was ist das für ein Scheiß? Globalisierung ist auch nicht nur gut. Ich weiß nicht, war da nicht da diese Umweltkatastrophe, wo war es, in Vietnam vor ein paar Jahren, wo dann da eine von den modernsten Festplattenfabriken dann nicht mehr produzieren konnte. Das war Thailand, ja. Thailand, und wo man dann, das ist nicht ja, nur eine, da sind einige Fabriken untergegangen, da habe ich noch in der Branche gearbeitet, die praktisch die Zulieferung für alle anderen gemacht haben. Also egal, was du dann gekauft hast, Seagate, Samsung, irgendwas, das war alles, erstmal hatte keinen Nachschub mehr. Und die Plattenpreise sind damals fast auf das Doppelte geklettert zu der Zeit. Und das hat eine ganze Zeit gebraucht, bis die das alles wieder halbwegs hatten und wieder angelaufen sind und die Produktion dann wieder ankam. Da konntest du zugucken, wie tageweise praktisch die Preise gefallen sind bei Festplatten, bis sie wieder bei dem Vorkrisenstand waren. Das war faszinierend mit anzugucken. Das ist halt, diese Zentralisierung ist völliger Humbug. Und davon abgesehen, ich finde den Kommentar einfach, ich keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Das ist einfach so, wow, du schreibst ein Gedicht, tanzt deinen Namen und glaubst, dass du was mit Politik zu tun hast. Ich weiß nicht, das ist so Abiturientenniveau von Leuten, die auch in der Schule zwar das Abi gemacht haben, als sich noch nie für Politik interessiert haben, die jetzt einen Horror bekommen, weil der Horrorclown Trump einkehrt. Und dabei merken sie gar nicht, dass sie so stark in dem Mainstream mitschwimmen, dass die Person, die den Artikel mit der Möhre geschrieben hat, das wäre einer gewesen, der mitgejubelt hätte in unserer faschistischen Vergangenheit und einfach nur so stark konform ist, dass er sich das gar nicht vorstellen kann, wie denn ein Amerikaner sich für einen Trump entscheiden kann. Und ich finde einfach nur dieses, ha, die sind ja so dumm und wie können die nur, also wie kann man so arrogant sein? Ich finde es jetzt vor allem geil, dass die Linken plötzlich pro Globalisierung sind. Ja. Ich dachte, Globalisierung ist das Böse überhaupt. Und weil wir beuten die dritte Welt aus und sowas. Ja, das Problem ist. Schlaschauer hatte damals auch schon einen von seinen Kolumnen darauf hingewiesen, eigentlich, dass viele von den Trump-Positionen halt ziemlich linke Positionen sind. Ja. Das ist ja der Witz Trumps sozusagen Wahlkampf mit den Policies, die er gefordert hat. Also er ist näher an Obama dran, wie Hillary an Obama dran ist. Wenn man sich nur die Policies anguckt. Also ich keine Ahnung, aber ich weiß gar nicht so. Das ist aber auch so dumm, einfach auch diesen Vergleich zwischen diesem Restaurant und diesem, und dann so muss sich die AfD, das ist so beschränkt. Dadurch, dass die AfD irgendwie mehr Stimmen bekommt, gibt es nicht weniger Dönerläden, China-Restaurants und Nudelbars und Pizzerien und keine Ahnung. Das ist einfach der verzweifelte Versuch, das teure Mittagessen in dem Szene-Restaurant als Geschäftsausgabe einzubringen. Ich hab einen Bekannten, der ist Chirurg und der hat zwei Titel. Und der ist kein Bio-Deutscher und er hat sich hier naturalisieren lassen und er darf mittlerweile hier auch wählen und er wählt die AfD. Ich weiß nicht so, AfD ist jetzt nicht meine Position, aber auch intelligente Menschen sehen ein paar Sachen in einem Land, die nicht in Ordnung laufen oder nicht in Ordnung sind. Und wenn die sich dann entscheiden, das zu wählen, das ist doch, lass sie doch machen, aber irgendwelche Restaurantvergleiche, um dann gegen einen kulturellen Wandel anzuschreiben, das ist einfach nur realitätsfremd. Man sieht einen Rechtsruck, weil wir eine Geburtenrate haben, die seit Jahrzehnten zu niedrig ist. Und wir haben jetzt sehr viele neue Deutsche, die dazukommen. Und da kommt ein kultureller Wandel zustande. Und manchen Leuten gibt es einfach zu bedenken. Man kann jetzt diese Bedenken ernst nehmen und blöd finden oder nicht ernst nehmen und blöd finden. Aber es ist ein Teil der Gesellschaft, die sich stark Gedanken drüber macht. Und einfach nur dieses ho, ho, ho, deine Sorgen sind so dumm, ist einfach nur hochnäsig. Das tut nicht den Zusammenhalt in dem Land stärken. Das tut nicht sozusagen diese gesellschaftliche Substanz, die man braucht, um ein ordentliches Zusammenleben zu haben, erhalten. Es tut einfach nur hin und her spalten und auf die Leute runterschauen. Und ich ich weiß nicht, es ist einfach so eine verdammte Arroganz, die da mitschwingt. Ich meine, ich bin eigentlich selber ein Linker, mir gefallen sehr viele linke Positionen, aber ich brauche die Konservativen deswegen nicht zu hassen und sie zu verdammen und zu sagen, oh, du bist eine Möhre, die nur aus Deutschland kommt. Apropos Konservative hassen und verdammen, Angela Merkel ist heute bekannt geworden, tritt wieder an als Bundeskanzlerkandidat. Ach, hat man das doch gar nicht erwähnt? Ich glaube nicht, ne. Ich hatte da doch schon vor ein paar Tagen die passende Montage vom Spiegeltitel gemacht. Ich habe es eben auch noch mal retweetet, als wir den Spiegeltitel hatten, aber bei mir klappt das mit dem Einblenden ja nie so. Ich kann hier mal anders machen. Ja, Merkel ist die Beste. Ja, wir können ja auch langsam mal zum Schluss kommen, weil wir haben jetzt wieder fast 3 Stunden voll. Ja. Machen wir mal. Auch das. Ansonsten schaut euch das Merkel-Titelbild halt auf Twitter an. Nun gut, Kinder, ihr da draußen, lasst euch nicht gendern. Gendert hart zurück. Gruppenfeindliche Menschenbezogenheit. Versucht es umzusetzen. Wo immer ihr seid. Ja. Schöne Woche.